Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe Biertelefonat Q&A. Hallo Paddy. Hallöchen Flo. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Es ist kein Livestream heute. Warum eigentlich? Ich glaube, weil ist so. Aber wir bringen die Folge möglichst zeitnah. Heute haben wir den 8. Mai, Tag der Befreiung. Muss ja mal erwähnt werden dieser Tage. Ja, auf jeden Fall angesichts der jüngsten Ereignisse, auch vor allem auch um die um das Verbot der Sowjetflagge war das, glaube ich, in Berlin und auch allgemein roter Fahnen, ne? Also es ist wirklich. Andere denken dann, es ist hat ein Sprachlos auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein Antikommunismus, den ich mir in der Intensität dann doch vor einem Monat so nicht hätte vorstellen können. Also ich finde es sehr, sehr krass. Unglaublich geschichtsvergessen, unser Genosse Fabian Lehr, der ja auch hier viel macht, hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es ist jetzt verboten, die Flagge der Befreier von Auschwitz zu hissen am 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Und gleichzeitig ist es erlaubt, dem Judenmörder Stefan Bandera und Faschisten aus der Ukraine als Helden zu gedenken. Also das geht parallel gerade. Dazu noch diese absurde Begründung. Ich meine, was hat die Rote Armee mit Putins russischen Truppen zu tun, könnte man jetzt auch mal fragen. Also klar, es gibt da natürlich irgendwo auch eine historische Linie, aber Putin hat ja in seiner Kriegsrede auch sich explizit antikommunistisch geäußert. Also das geht ja hinten und vorne nicht auf. Und es ist aber interessant, wie Antikommunismus auch ohne Kommunisten auskommt und wie alles, was anscheinend schon immer mal abgeräumt werden sollte, jetzt abgeräumt wird. Diese ganze Schändung von sowjetischen Ehrenmälern und Geschichtsrevisionismus und Dingen, die nichts damit zu tun haben, das Thälmann-Denkmal in Berlin soll in Frage gestellt werden. All diese Sachen. Das ist schon krass. Und übrigens in Berlin diese Allgemeinverfügung unter Beteiligung der Linkspartei, wo Teile das auch explizit begrüßt haben. Ne? Muss man hier auch das habe ich auch gehört. Hätte ich sogar, also ich bin jetzt ja nicht dafür bekannt, jetzt ständig Linkspartei-Werbung zu machen, aber das hat mich dann doch überrascht. Also diese Stellungnahmen. Ja, also vor allem von der Berliner Linkspartei überrascht mich eigentlich nicht mehr viel. So, ich meine, die haben ja auch jetzt vor kurzem Deutsche Wohnen und Co. praktisch beerdigt. Ja, und auch viele Vertreter der, vor allem der Berliner Linkspartei, gehören ja dem Reformat-Flügel an und sind auch die auch am eifrigsten gerade für teilweise Waffenlieferungen auch sich aussprechen oder NATO-Mitgliedschaften von weiteren osteuropäischen Ländern. Ja, Linkspartei wird eine Debatte für sich. Vielleicht kommen wir heute im Q&A auch nochmal drauf. Ich habe jetzt gerade so einen Beitrag von einem Genossen gesehen, der darauf hinwies, also der so den die Stoßrichtung hatte, ja, wie viel wollt ihr mir eigentlich noch von dem linken Flügel erzählen, der Linkspartei, der irgendwas Tolles macht oder retten soll oder so? Ist eine Debatte für sich, ne? Gibt auch andere Stimmen. Aber ja, es gab ein paar Fragen auch zur Linkspartei, wie so oft, und darauf werden wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Genau. Man muss vielleicht sagen zu diesem Q&A, dass wir vor dem Ukraine-Krieg schon mal eins angesetzt hatten und uns dann dafür entschieden haben, kein lustiges Biertelefon oder Q&A zu machen, sondern wir haben spontane Ukraine-Folge gemacht. Aber die Fragen nicht vergessen vom letzten Mal. Haben wir alle nochmal schön feinsäuberlich aufgeschrieben. Und einen Teil davon greifen wir auch noch auf. Vom letzten Mal, wenn es noch passt. Und haben auch neue Fragen bekommen. Ich habe auch eben nochmal eine Story gemacht auf Instagram und nochmal gesagt, Last Call. Also wir können noch Fragen schicken. Vielleicht kommt da noch was rein. Gegebenenfalls greifen wir das auf. Ja. Genau. Vielleicht noch ein Satz zum Tag der Befreiung. Viele haben schon gehört, wenn jemand zum Tag der Befreiung eine alte Folge von uns hören will, kann ich nur das Gespräch mit Esther Bejarano nochmal empfehlen, die ausüberlebende Antifaschistin und Linke, die sich auch zu vielen anderen Fragen geäußert hat. Mit der haben wir letztes Jahr vielleicht das letzte linke Interview mit ihr geführt, umfangreich. Und das passt ja zum Tag der Befreiung, ihrer da zu gedenken. Nur mal als Hörtipp nochmal. Und wir machen demnächst übrigens auch nochmal was zum Thema Esther. So viel kann man vielleicht, also vielleicht nicht so ein Jahr ohne Esther, aber so demnächst. Also ja, ich finde es aber auch schön, dass wir auch Esther Bejarano auch bei uns in der Folge hatten. Also ich konnte da nicht dabei sein, aber du hast sie interviewt damals und schon einer der Sternstunden der größten Gästinnen in der Kommunistenkneipe. Ja. Okay, wollen wir Ja, wir wollen starten. Also ich weiß nicht, ob wir noch was sagen wollen zum Tag der Befreiung oder ob wir jetzt direkt mit den Fragen weitermachen wollen. Wie du willst, also. Ja, ich glaube, das Wichtigste wurde jetzt eigentlich schon gesagt, ne? Man Na, könnte vielleicht noch also. erwähnen, dass vielleicht die Rolle der Roten Armee und der Sowjetunion beim Sieg über den Faschismus vielleicht oft sehr, sehr krass kleingeredet wird, ne? Also wenn es um die Geschichtsdarstellung geht im Zweiten Absolut, Weltkrieg. absolut. Also die Rolle der Roten Armee soll geschmälert werden. Ich glaube, der Spiegel hat diesen Fehler, sage ich mal in Anführungszeichen, vor 2 oder 3 Jahren auch gemacht, wo sogar die Befreiung von Auschwitz jetzt nicht mehr der Roten Armee zugeschrieben wurde, sondern den Amerikanern. Kann man sagen, ist ein Fehler. Aber es gibt schon eine Tendenz, auch gerade in der liberalen Linken, die Beteiligung der Sowjetunion, die ja, also ohne die Westalliierten wäre auch nicht möglich gewesen, aber die Sowjetunion hat ja den größten Blutzoll bezahlt. Und letztendlich auch Berlin eingenommen. Und das soll jetzt auch alles weggewischt werden. Man hat manchmal auch das Gefühl, dass der ganze Antikommunismus, aber auch unabhängig davon, so antirussischer Rassismus, der irgendwie schlummerte, teilweise in so einer Anknüpfung an alte Feindbilder, so richtig rauskommen darf. Und scheinbar demokratisch, antikriegsmäßig legitimiert, Thema für sich. Aber ich finde auch wichtig, auf die historischen Fakten hinzuweisen, an die Rolle der Kommunisten, das wird ja auch immer weiter verschwiegen. Also die Verfolgung von Kommunisten und der größte Widerstand, der aus dem kommunistischen Lager kam, das wäre immer nur an irgendwelche Christen, die man ja auch würdigen kann, gar keine Frage, oder andere Kräfte erinnert. Das hat schon seinen Grund, weil dieser Staat einfach nicht sich nicht demaskieren will und nicht zeigen möchte, dass er eigentlich die Fortsetzung bürgerlicher Herrschaft ist, natürlich mit einem anderen System. Und eben nicht das Gegenteil. Das Gegenteil vom Faschismus wäre eine sozialistische Ordnung. Also. Ja, gab es auch einen ganz guten Post auch von Fabian Näher. Also ich will das nicht zu weit jetzt irgendwie ausführen. Ja. Wäre auch eine eigene Folge wert, theoretisch, aber er hat einen ganz guten Post gemacht jetzt auch heute, wo er nochmal ganz klar hingewiesen hat, dass zum Beispiel halt auch der Krieg zwischen der Sowjetunion damals und Nazi-Deutschland war auch nicht nur irgendein Krieg, sondern es war ein Krieg zwischen zwei verschiedenen Systemen und vor allem halt auch an der Ostfront auch wirklich ein Vernichtungskrieg der Nazis, ne? Also auch sehr ideologisch aufgeladen aufgrund Deswegen des finde Kampfes ich, gegen den Kommunismus. ja, Genau, ja. deswegen finde ich diesen Begriff Vernichtungskrieg, der jetzt so leichtfertig in den Mund genommen wird, also diese Kategorien für den Ukraine-Krieg bei allen Schrecken, die damit verbunden sind, ne? Und auch Verbrechen irgendwie, allerdings nicht nur von russischer Seite, muss man auch mal sagen. Ja, also sehr geschichtsvergessen. Vernichtungskrieg ist schon sehr explizit mit dem Angriff der Wehrmacht und der Vernichtung der Menschen dort in der Sowjetunion verbunden. Und man versucht das irgendwie alles umzudeuten und umzuframen und wird damit nicht nur, es ist nicht nur respektlos gegenüber dieser einmaligen historischen Ereignisse, sondern ja, es ist eine perfide Instrumentalisierung für jetzige Interessen des Westens, die ja nicht irgendwie am Frieden interessiert sind oder an Freiheit und Demokratie oder den Menschen dort, sondern genauso ihre Interessen verfolgen und wenn sie wollten, auch schon genug dazu hätten beitragen können, dass es dort zum Frieden kommt. Ja. Ich wollte übrigens ein Video gesehen von Ja. diesen. Oh, sorry, oder was noch weiter sagen? Einmal ohne jetzt die russische Position nur als eine aus der Defensive schildern zu wollen, das sehe ich nicht so. Ich weiß, da haben wir auch sicher Fans, die das kritisieren werden, aber es ist trotzdem so, dass natürlich der Westen gerade jede Menge dafür tut, dass dieser Krieg in die Länge gezogen wird, dass es keine diplomatische Lösung gibt, dass mehr Menschen sterben. Und das Selenskyj-Regime ja, verheizt ja auch jeden, der desertieren will, jeder Mann, der raus will, einfach nur leben möchte, neben vielen anderen Verbrechen gegen Linke oder einfach fortschrittliche Kräfte oder auch Pazifisten zum Beispiel in Ja, der Ukraine. dazu kommen wir auch nochmal, ne? Da gab es auch einige Fragen zu unserer Beurteilung des russischen Angriffskriegs und auch zu Russland im Allgemeinen. Ne, ich wollte nur kurz ergänzen, ich habe heute ein Video gesehen, da wurde dieser ukrainische Diplomat, den Namen ist nicht mehr im Kopf, Melnik, glaube ich, ne? Andrei Melnik oder so. Dieser Faschist. Der auch gerne mal Blumen am Grab von dem ukrainischen Faschisten Stepan Bandera halt auch irgendwie ablegt. Und er wurde mir gefragt, wer damals im Zweiten Weltkrieg den Faschismus bekämpft hätte oder wer ihn gesiegt hätte, da meinte er die Ukraine. Ich meine, Gab's ja. Ja. natürlich gab es viele Ukrainer, also die sagen, Teil der Roten Armee waren, aber ja, trotzdem fand ich es auch wieder sehr, sehr geschichtsvergessen irgendwie, also die Rolle der UdSSR da zu schmälern, ne? Naja, und ich meine, Kevin Kühnert hat heute ein schönes Bild gepostet, mit ihm und diesem Botschafter. Ja, ich habe es mir gespart, da was drunter zu kommentieren, bringt einfach nichts. Aber wenn Kühnert die linke revolutionäre Hoffnung der Jusos vor wenigen Jahren sich mit dem größten Verteidiger des faschistischen Azov-Bataillons in Deutschland irgendwie stolz fotografiert am Tag der Befreiung, sagt das genügend über den Charakter der Sozialdemokratie, der SPD aus. Also das steht für sich und soll doch jeder selber mal einordnen. Okay. Ja, dann lass mal mit den eigentlichen Fragen beginnen. Ja. Genau, also eine Frage, die wir bekommen haben damals im Vorfeld des letzten Q&As, was ausgefallen ist, war die Frage, was unsere aktuellen Vorbilder sind oder Idole, mit denen wir auch gerne mal was essen gehen würden. Die Frage kam ja schon mal, glaube ich, beim Q&A, aber das kann So sich auch ähnlich. ändern. Ist ja auch ganz gut, das Lustig finde mal. ich den Teil mit dem gerne essen gehen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Vorbildern was essen gehen will. Ob das jetzt so, beim Essen sieht man meistens blöd aus und kann sich nicht so gut unterhalten. Wobei, gut, ich nehme es mal nicht so wortwörtlich. Es geht auch mal um aktuelle Vorbilder, wenn ich so Genau, dachte ich mir erzähle. jetzt auch gerade, also wahrscheinlich um ja, Leute, die noch leben, ne, in der aktuellen Zeit. Tja, die Guten sind tot. Du willst wahrscheinlich wieder Ich bin Thomas auch. Erhard und historisch, also was ja richtig ist, und historische Vorbilder würdigen, ne? Ja, genau, aber ich muss gerade überlegen. Also bei aktuellen müsste ich auch echt ein bisschen überlegen. Also ich habe generell, also Idole habe ich eigentlich nicht. Mein Idole hat ja mal so ein bisschen was von. Dass man Fan-Idol. Leute sehr krass idealisiert, als fast eine Gottheit oder so. Ich meine, ich hatte auch Phasen, wo ich das gemacht habe, vor allem als ich jünger war. Und das ist ja auch normal irgendwie, wenn man sich vor allem auch gerade mal politisiert, dass man dann irgendwie auch so, ich sag mal, Idole hat. Ich muss überlegen. Lass mich Also, überlegen. als er noch gelebt hat, aber das ist jetzt auch schon ja, 6 Jahre vorbei bald, bin ich immer noch ein großer Bewunderer oder von ja, Fidel Castros Werk und Leben. So, das ist für mich keine Frage. Also da, das ist das, was Fantum wahrscheinlich am nächsten kommt, aber ansonsten sehe ich es wie du, dass das Idealisierung und Fantum, wie man so ein Musiker oder Schauspieler anhimmelt. Was ich auch nicht so mache, bin ich nicht so der Typ für. Ja, finde ich, ist nicht so meine Art. Ja. Also Aber ich kann. ich bewundere natürlich Leute, die was riskieren. Also die wirklich, wenn ich zum Beispiel an Antifaschisten jetzt in der Ukraine denke, oder Kommunisten dort, die wirklich Terror ausgesetzt sind und trotzdem kämpfen für ihre Position und verfolgt werden, ihre Frau und ihren Mann stehen, dann habe ich da großen Respekt vor. So, ob ich mit ihnen essen gehen will, ich weiß gar nicht, ob die nicht andere Probleme hätten, als mit mir essen zu gehen. So. Und natürlich auch Aktivisten, Antikriegsaktivisten, Arbeiter, die gerade Waffenlieferungen verhindern. Aber ja. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Also ich würde jetzt nicht irgendwelche einzelnen richtig prominenten Persönlichkeiten nennen, weil da habe ich gerade echt niemanden. Also natürlich finde ich viele Leute irgendwie interessant oder Intellektuelle oder bekanntere Politiker oder Politikerinnen. Aber zum Beispiel, was ich mir immer mega spannend finde, sind Gespräche mit älteren Leuten, mit Zeitzeugen, Ja. mit älteren Kommunisten, mit Altkommunisten, die einfach sehr viel mit, also sehr viel an Erfahrung mitbringen. Ne? Und ich finde es immer sehr interessant, einfach mal auch mit so Leuten zu reden, die ja, einfach, also selber als Zeitzeuge beteiligt waren an vielen historischen wichtigen Entwicklungen. Ne? Ob jetzt in Ja. Deutschland als Kommunist aktiv zu sein in den 60ern im Kalten Krieg oder, ich meine, Hans Genau. Molo habe ich auch, also ausgeschrieben, Hans Molo zum Beispiel, das fand ich auch Ja, unglaublich viel immer erlebt oder wertvoll. dann wieder ist Herr Bejarano, jetzt ist auch gestorben, aber war natürlich auch eine Person, die einen beeindruckt hat, vorbildlich, kann man sagen, beeindruckt hat. Und wir planen auch noch geht es ja eine Folge zum KPD-Verbot, zu den radikalen Erlässen, zu den Berufsverboten. Da gibt es natürlich viele Genossen, die sagen, ja, das ist vorbildlich, das sind Menschen, von denen man lernen kann. Und das müssen gar nicht immer die großen Bekannten sein, sondern vielleicht auch die Rudi Schultes, sage ich mal. Also hier Franz Josef Degenhardt, so neben Hannes Wader, bei alten Arbeiterliedern, so einer der bekanntesten Liedermacher früher, der hat, glaube ich, mal so einen Song geschrieben, Rudi Schulte, also über so einen unbekannten Kommunisten, der das alles durchgemacht hat, natürlich auch Ja, durch die ja, Besatzung, also was weiß ich, Widerstand gegen den Faschismus, Berufsverbote und jetzt in der Partei wieder und solche Leute. Da gibt es sicher auch heute entsprechende Personen. ja. Ja, und das sind ja meist die Menschen, die halt eben auch Geschichte schreiben, ne? Die eben nicht so also unbedingt im Vordergrund stehen. Es sind halt immer die Massen, die Menschen, die halt die Geschichte machen und nicht nur einzelne bekannte, prominente Ja. Leute. Ich habe ja der Melodie und Rhythmus ein Interview gegeben oder wir, oder nur kurz, gab einen kurzen Beitrag, danke nochmal, über uns. Genau, danke an John Lütten, ne? Genau, und da haben wir formuliert, dass wir auch die widerständige Geschichte von unten erzählen möchten, weil es ist einfach so, ist ja klar, dass die Geschichte wird als eine Geschichte von großen Männern dargestellt, und aber auch in sozialistischen Ländern, finde ich, sollte man sich nicht zu sehr immer nur an einzelnen Führern orientieren, auch wenn Schriften und Gedanken natürlich wichtig sind, sondern auch gucken, dass auch die sozialistischen Versuche aufgebaut wurden von der Arbeiterklasse, von den vielen Leuten, die hart gearbeitet haben und gekämpft haben. Ja, so viel vielleicht dazu. Ja, für die erste Frage haben wir schon ein bisschen gebraucht. Mal gucken, welche kommen. Genau, ja, ist auf jeden Fall nicht unsere Stärke, sich kurz zu fassen. Ich habe gerade gehört, die 29er, kennst du das, den Podcast mit Wolfgang M. Schmidt und Stefan irgendwas oder so? Die Ich machen glaube, die machen 4 Stunden Podcast, und ich dachte, ja, das kriegen wir auch locker hin. aber Stefan von Jung und Naiv, den Aufwachen-Podcast? Oder was für Stefan? Nee, nein, zum Glück nicht. Nein, das ist auch, glaube ich, so ein Sozialliberaler oder so, keine Ahnung. Okay, Aber erkenne ich jetzt nicht, das aber. ist ganz hörenswert. So, das ist so ein Podcast zum Zeitgeschehen, nicht marxistisch in unserem Sinne oder so, aber interessant zu hören. Und die machen das wirklich 4 Stunden Ja. teilweise, 3 oder so. Ja, warum nicht? Ne? Man sieht Also auch die. ich glaube auch manchmal, dass wir vielleicht auch manchmal auch unterschätzen, dass Leute auch durchaus bereit sind, auch nicht mal zuzuhören, wenn sie Interesse haben, ne? Ich meine zum Unsere Beispiel Erfahrung ist ja eh, die das ist ja eher. DDR-Folge, bitte? Ja, sorry, wir haben eine leichte Überschneidung. Deswegen, Ach so, ja. also, das ist immer der Zeitverzögerung. Sag. Ja, ich würde sagen, also wir hatten hier die DDR-Folge, das ist ja unsere längste Folge mit über 2 Stunden oder so. Und ich hatte auch voll die Panik vor dem Hochladen, das wird sich kein Schwein anhören. Fucking 2 Stunden, wer macht das schon, ne? Vielleicht irgendwelche Nerds oder so. Aber das gehört zu den Folgen, also die von der Reichweite mit die besten, also mit zu den besten gehören so. Und Ja. deswegen muss man manchmal auch irgendwie so ein bisschen freimachen von ja, so Klischees von unseren Zuhörern. Also es gibt Leute, die durchaus auch bereit sind, mal länger zuzuhören, wenn sie halt, wenn die Themen interessant sind, einfach und die Gäste. Also. Ja, dass die alle nur Instagram-Stories folgen können, die höchstens 1 Minute sind oder so oder kürzer oder so. Es mag so einen Trend auch geben, der Verkürzung und der Verknappung und so. Das mag so sein irgendwie, hat aber was mit Popkultur zu tun und ein bisschen Verblödung. Also so neben Vorteilen, die diese Medien auch alle haben. So. Aber unsere Erfahrung ist ja schon, dass lange Gespräche gern gehört werden. Und deswegen gucken wir mal, wir müssen uns hier nicht zu sehr zügeln. Trotzdem sollten wir vielleicht mal weitermachen. Genau, mit der zweiten Frage. Okay. Ja, sinnvolle politische Mitgliedschaften, das war auch eine Frage, die wir bekommen haben. Da ist ja so, dass wir eigentlich versuchen, uns jetzt nicht irgendwie zugunsten einer bestimmten Partei oder Organisation auszusprechen. Wir versuchen ja auf jeden Fall den Anspruch zu wahren, dass wir möglichst strömungsübergreifend sind oder parteiübergreifend. Was wir damit meinen, ist allerdings, dass wir die Debatte unter Marxisten verschiedener, also die verschiedenen Organisationen angehören, beleben wollen. Wenn wir jetzt explizit für eine Organisation Stellung beziehen würden, würden wir damit diesen Raum eigentlich schließen. Also wären wir jetzt der Podcast einer Organisation. Man kann auch sagen, das ist unsere größte Schwäche, ne? Also organisationslos zu sein in diesem Kontext. Aber genau, das würde ich gerne ergänzen. Insofern macht es keinen Sinn, jetzt für eine Partei jetzt eine Empfehlung auszusprechen. Wenn Ja. man uns so zuhört, kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen denken, was es eher nicht ist und womit wir sympathisieren, nehme ich an. Ja. Also ich könnte vielleicht dazu sagen, dass ich trotzdem solche sinnvoll finde, also egal ob man jetzt aus welcher marxistischen Strom man jetzt kommt oder Tradition, zum Beispiel aktiv zu sein oder Mitglied zu sein in der Roten Hilfe, als wichtiges Solidaritätsnetzwerk einfach für Linke und Kommunistinnen, die Du von hast sie ja auch Repressionen gerade betroffen gebraucht. sind. Ja, Bitte? du hast sie ja auch sicher schon gerade wieder gebraucht, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall wegen Remagen zum Beispiel, ja, genau. Und aber ja, sowas zum Beispiel, sowas halt mega wichtig, ne? Unter Umständen auch vielleicht auch eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, so gut, das ist natürlich auch eine kontroverse Frage, ob man mitarbeiten sollte in reformistisch dominierten Gewerkschaften. Ich finde ja. Und deswegen bin Ich ich auch auch. Mitglied einer Gewerkschaft. Finde ich, kann man auch so sagen, dass es durchaus sinnvoll ist oder sein kann. Ja. Und ansonsten, ja, guckt euch mal um, wer vertritt revolutionäre und nicht reformistische Positionen. Also ich glaube, Reformismus ist schon eine Sackgasse. Aber wir versuchen ja auch zunehmend kontroverse Debatten irgendwie zu eröffnen, und wir werden sicher auch was noch, sagen wir jedenfalls fest vorgenommen, zur Parteifrage machen, wo wir Vertreter der großen, naja, groß sind sie alle nicht, aber der größeren marxistischen Strömung in Deutschland mal alle einladen zu einer Debatte zu der Frage, wie und wo organisieren. Und ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge werden. Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Die bürgerlichen Medien sind das Sprachrohr des Kapitals. Da ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Zeitungen nicht nur in Kriegszeiten das Gleiche schreiben. Im Krieg in der Ukraine wird uns das besonders bewusst. Unhinterfragt stellen sich Zeitungen hinter Aufrüstungen und gehören sogar zu den Scharfmachern. Dem mit dem Krieg verbundenen Sozialabbau schreiben sie dagegen klein. Umso wichtiger, dass es Zeitungen wie die Junge Welt gibt. Sie berichtet anders, liefert Hintergrundinformationen, Analysen und Meinungen und stellt die wichtigen Fragen. Wieso wird wieder aufgerüstet? Wer führt Krieg gegen wen? Und wessen Interessen vertritt der Staat? Die Junge Welt ist die einzige marxistische Tageszeitung in Deutschland. Ihr findet sie an vielen Kiosken und Verkaufsstellen im ganzen Bundesgebiet sowie in Österreich und der Schweiz. Die Junge Welt kostet unter der Woche nur 1,90 € und am Wochenende 2,30 €. Damit ist sie günstiger als die anderen überregionalen Tageszeitungen und liefert Informationen, die ihr woanders nicht findet. Überzeugt euch selbst und kauft Junge Welt am Kiosk. Ja. Ja, genau. Gute Überleitung zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist nämlich genau, wie denn die Partei oder Organisation der Kommunistinnen aussehen sollte. Ja, Paddy, das beantwortest du mir natürlich jetzt. Ja, in einem Satz natürlich. Ist ja auch eine ganz einfache Frage, auf die man eben kurz antworten kann. Die Frage hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wir haben sie auch angeschnitten in einer Folge mit in der Diskussion zwischen Angela Bankert von SAV und ich glaube, Paul war das von der KA. Also ich muss sagen, ich bin da selber auch noch nicht irgendwie, ich habe da noch keine komplett abschließende Meinung. Ich glaube, es ist auch schwierig, jetzt irgendwie so am Reißbrett eine kommunistische Partei oder revolutionäre Organisation zu entwerfen. Ich glaube, was wichtig ist, das ist auch so jetzt auch vor allem im Hinblick auf die Entwicklung der Linkspartei, was, glaube ich, wichtig ist, ist, glaube ich, dass man in Grundsatzfragen eine Einigkeit hat. Also dass man, glaube ich, bei wichtigen Fragen ja, einfach geschlossen zusammensteht und es eben nicht wie bei Linkspartei zum Beispiel dazu kommt, dass man teilweise ja eine Partei sich komplett bekriegt und zerfleischt, ne? Weil die Differenzen halt so groß sind. Also zum Beispiel würde ich sagen, das ist also jetzt für mich, also ich könnte mir nicht vorstellen, in der Partei aktiv zu sein, in der zum Beispiel auch Sozialdemokraten aktiv sind oder Reformisten. Also ich glaube, dass es da Grenzen gibt, des Pluralismus einfach, ne? Also was man klar beantworten kann, und das auch wenn das kann irgendwie nur auf der Ebene von Überschriften jetzt bleiben an dieser Stelle, weil, wie gesagt, du hast recht, also wir können jetzt hier nicht, also wenn wir die Partei jetzt hier entwickeln könnten, dann weiß ich nicht, wären wir gefragte Typen wahrscheinlich. Also wenn, so, aber was man sagen kann, ist, dass es eine, aus meiner Sicht, Kraft braucht, die revolutionär und nicht reformistisch ist, also auch nicht integrierbar in das kapitalistische System, also keinen Frieden macht mit diesem System und diese Gesellschaftsordnung zugunsten einer sozialistischen Gesellschaft auch revolutionär überwinden will und wo das auch nicht nur eine Phrase ist, sondern auch ernst gemeint ist, mit einer klaren Zielsetzung, und Basics sind auch Antikapitalismus, Antiimperialismus, Antimilitarismus, aber das sind alles nur Überschriften. Die Frage nach dem Organisationsprinzip, das sehe ich ähnlich, es muss schon eine gewisse weltanschauliche Geschlossenheit geben. Was nicht heißt, dass man alle Fehler der Vergangenheit auch wiederholen muss. Es gibt ja auch Fehler in die andere Richtung. Ne? Es gibt ja nicht nur Pluralismus. Klar, natürlich. Aber also darauf können wir uns, glaube ich, einigen, so im Kern. Ja, also ich wollte gar nicht sagen, dass man jetzt, also dass es keinen Raum geben soll für kritische Debatten. Also auf gar keinen Fall. Natürlich muss es auch Raum geben für Pluralismus und auch verschiedene Positionen. Ne? Und es gibt ja auch diesen Streit unter Kommunistinnen, glaube ich, zum Thema Fraktionsverbot und so weiter, ne? Ob es irgendwie auch offiziell in der KP verschiedene Fraktionen geben darf, ist auch ein eigenes Thema für sich. Ich glaube, dass man dem nicht komplett aus dem Weg gehen kann. Es gibt immer irgendwie, sage ich mal, in jeder Partei auch gewisse Fraktionen oder Strömungen, auch wenn es vielleicht nicht offiziell irgendwie erkennbar sind. Das streift die Frage nach dem demokratischen Zentralismus. Aber wir müssen ja alle Zuhörerinnen mitnehmen. Genau. Wir machen dazu aber was. Das ist hiermit versprochen. Also, falls das nicht eingehalten wird, musst du es rausschneiden, Paddy. nein, wir machen das wirklich. Also ich habe da auch Bock drauf. Ja. Wollen wir mal weiterkommen? Yes. Bist du oder soll ich? Also es ist ja keine richtige Frage so richtig. Also es war ja mehr unsere Meinung zum Thema Bitcoins und NFTs. Ja. Da musste ich irgendwie im Vorgespräch eben gestehen, dass ich mich mit beidem tatsächlich nicht sonderlich gut auskenne, was da vielleicht so ein bisschen das Grundthema ist. Also es ist auch keine richtige Frage, meine ich, sondern nur so was unsere Meinung dazu irgendwie. Da geht es um diesen ganzen Hype, diesen ganzen Trend. Ja, wie soll man das in Kürze beschreiben? Du hast das eben schon. Spekulationsfieber, ne? Also aus allem irgendwie Spekulationsfieber. ja, Spekulationsobjekt zu machen. Vielleicht mal so, um was ist denn, wir haben eben darüber gesprochen, dass es auch gefährlich ist, diese Ideologie und diese Entwicklung. Warum eigentlich? Also wie würden wir das beurteilen? Du hast eben einiges dazu gesagt. Ja, also es ist ja so, dass von dem, was ich gelesen habe, ist es so, dass also einmal der Entwickler, wobei ich glaube, das ist relativ anonym, ich glaube, ist noch nicht ganz klar, also ich glaube, es ist nicht ganz offen, wer wirklich jetzt Bitcoin als ja als Finanzmittel irgendwie entworfen hat, aber zumindest die aktuellen Akteure, die das pushen und auch die Bewegung um den Bitcoin ist sehr stark getrieben von so marktradikalen Ideen, von sogenannten anarcho-kapitalistischen Ideen, die ja sozusagen Sichtweise vertreten, dass ja, dass im Prinzip, dass es einen reinen Kapitalismus braucht und jede Form von staatlicher Organisation oder auch Regulierung komplett abgeschafft werden muss, ne? Also wirklich eine sehr, genau, also eine sehr, sehr radikal libertäre Vision von Kapitalismus. Und die Hoffnung ist halt unter diesen Vertretern, dass Bitcoin zum Beispiel ja, also sich etablieren kann als eine Alternative zum aktuellen System. Auch die Vorstellung, dass zum Beispiel, also auch dieses, also auch was auch sehr beliebt ist bei Vertretern des Anarchokapitalismus, immer sozusagen staatliche Zentralbanken irgendwie als das Böse zu betrachten, als die eigentliche Ursache für allen Übels, für alle Übel. Und damit die Hoffnung, dass man sich zum Beispiel durch Bitcoin, also einem eher dezentralen Währungssystem, die Macht der Zentralbanken brechen kann und damit auch vielleicht auch teilweise auch Banken als Vermittler von Geld und so weiter ausschalten kann. Und dass sich sozusagen auch Bitcoin so ohne eine Form von zentraler Regulierungsinstanz dezentral selbst regelt, nur durch Marktkräfte. Und angesichts der ganzen krassen Kursschwankungen und dem Spekulationsfieber um Kryptowährungen sieht man ja, dass es ja wirklich perfekt funktioniert. Aber was die wollen, ist eigentlich, also man kann ja sagen, antistaatlich klingt ja erstmal toll, aber was die wollen, ist ja eigentlich noch was viel Schlimmeres, ne? Sondern wirklich das nackte Gesetz des Dschungels, wo wirklich nur noch der Stärkere regiert, also wirklich die absolute Privatisierung von allem, sowas wie Privatstädte, ne? Das gibt es ja auch schon in Ansätzen. Ich glaube, dieser Soziologe Andreas Kemper hat da dazu auch, heißt er Kemper oder Kempert, weiß ich Andreas jetzt Kemper, Andreas Kemper mit E. nicht, Ja. hat dazu auch einiges gemacht. Das ist wirklich eine wirklich gruselige Entwicklung, wo also das schon eine Art von ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Naja, eine sehr radikalisierte Form von Neoliberalismus oder halt Kapitalismus, ne? Ich meine, das Absurde ist ja, diese Leute glauben ja, dass wir aktuell nicht im Kapitalismus leben würden, sondern im Sozialismus oder irgendeiner Form von Kommunismus. Und ja, dass sozusagen, dass man zurückkommen muss zum richtigen Kapitalismus, zum guten Kapitalismus aus ihrer Sicht, ne? Und es gibt halt, das Einzige, was halt heilig ist, ist halt aus ihrer Sicht das Privateigentum. Das ist wie so ein heiliger Grundsatz und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Und alles muss ich praktisch der Logik des Privateigentums unterwerfen und alles, was irgendwie dem im Wege steht, wird komplett abgelehnt oder soll bekämpft werden, so. Also alles, was wir so wunderbar finden an dieser Gesellschaft, soll eigentlich noch in viel radikalisierter, verstärkter Form Ja. stattfinden. Also auch interessante Vorstellung, dass es daran jetzt mangelt. Ja, also furchtbar, furchtbar. Und ich weiß, es gibt aber auch viele so im privaten Umfeld, viele ganz normale Arbeiter, die sich jetzt irgendwie erhoffen, durch das richtige Investment aus ihrer Lebenssituation rauszukommen. Der Wunsch ist ja legitim. Ich glaube aber, mich erinnert das immer so ein bisschen an so Schneeballsysteme oder so Coaching-Videos, wo ja, Leuten irgendwas versprochen wird. Oder es gab auch mal so Versicherungsbetrüger früher, ja, so Schneeballsysteme einfach, wo Ja, total, ist es auch, irgendeinem ja. Armdulli, der da erstmal sich irgendwas was kaufen soll, also natürlich erstmal so ein Starter-Paket kaufen soll, versprochen wird, du kannst Millionär werden, so wegen diesen YouTube-Videos, so. Ja. Klar, das ist mit Bitcoins nochmal ein bisschen was anderes, komplizierter so. Das kommt ja aber auch dazu, also diese ganze Ebene der Ideologie, der Privatideologie, wo Leute anstatt zu kämpfen, sich mit Gleichgesinnten zu organisieren, ja, sich in sowas versteigern. Ja. Ja, also auch in meinem Umfeld habe ich auch teilweise Freunde, Bekannte, die auch voll auf diesem Bitcoin-Hype waren oder generell eingestiegen sind in Kryptowährungsspekulationen und mich dann auch jetzt vollgelabert haben, wie viel Plus sie schon gemacht haben, wollte ich gar nicht mehr Das ganze sprechen. Geld der Kommunistenkneipe in Bitcoins angelegt. Psch, ja, genau. Die 2 Cent. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich auch gerade so stark gegen Bitcoins argumentiere, sonst würde ich es jetzt voll feiern wahrscheinlich. Das ist ein bestimmtes Bewusstsein. Nee, aber ja, auch da zum Beispiel, aber auch da haben Freunde zum Beispiel auch ganz viel auch Geld verloren, weil es ja auch letztens erst vor kurzem auch ziemlich Einbrüche gab von Kursen und so. Und jetzt höre ich nichts mehr von denen, also dass sie das irgendwie wieder abfeiern. Aber man kann sagen, dass Bitcoins, also das ganze Bitcoin-Wahn und auch Kryptowährung ist halt gerade auch so allgemein, glaube ich, eingebettet in so ein Spekulationsfieber, ne? Auch die NFTs, das ist ja auch so der Versuch, ja, also auch im digitalen Raum, Memes, Bilder und so weiter, auch digitale Inhalte als Ware zu verwerten, als Spekulationsobjekt. Und das Boah, ist ja da ein schon Trend, den gerade wir es schon gibt länger auch erleben. so einen neuen Typus Bourgeois, also Kapitalist, ich denke so an Musk oder solche Leute, oder in Deutschland im Mini-Format Peter Thiel oder wie heißt der, so eine entstaatlichte Ideologie, wirkt immer alles sehr, sehr modern, wie so James Bond Bösewicht-artig, finde ich irgendwie, wo dann wirklich der Supermarktkassierer den als größtes Vorbild hat. Das ist schon tragisch, also dass Ideologie das schafft. So, solche Menschen dann irgendwie in den Vordergrund zu bringen. Auf jeden Naja, Fall, wie ja. auch immer, genug Ehre für diese Menschen. Ja. Ja, es gab eine weitere Frage, wobei es auch keine richtige Frage war, glaube ich, sondern eher irgendwie unsere Meinung zur Geschichte des sogenannten Deutschen Oktobers und der historischen KPD. Ich weiß nicht. Dazu kann man eigentlich nur sagen, also wie gesagt, wir planen eine Folge zum KPD-Verbot, werden sicher auch noch historische Einlassungen machen, also das sei hier nochmal mit versprochen. Unsere Meinung, also das ist natürlich jetzt ein bisschen zu allgemein irgendwie, aber soweit dazu vielleicht. Interessanter finde ich vielleicht die Frage, es sei denn, du meinst, ich springe, musst du mir sonst sagen, die Frage, linke Querdenker oder ist noch was dazwischen? Ach so, nee, da war noch was dazwischen eigentlich, ein paar andere Fragen. Okay, dann. Also direkt überspringen jetzt, ne, den historischen Teil. Ich muss sagen, ich kenne mich auch zu wenig aus. Also ich weiß, dass mit Deutschen Oktober ist ja wahrscheinlich gemeint, dieser Hamburger Aufstand, oder? Zum Beispiel in den 20ern oder Ich denke, das ist gemeint, aber der gescheitert ist. Ich ich kenne mich gerne jetzt. noch mal nachfragen. Ja. Wir greifen das gegebenenfalls falsch auf. Ja. Genau, kennen wir zu wenig leider auch mit aus, um das jetzt irgendwie fundiert zu beantworten. Ja, es gab da noch eine weitere Frage, kann man glaube ich auch nicht so mega viel zu sagen zum Thema, also zu einer Neonazi-Terrororganisation, die heißt Atomwaffen Division, die aus den USA kommt ursprünglich. Auch da gab es keine richtige Frage, sondern eher nur Meinung dazu. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall klar sagen, dass wir Neonazi-Terroristen scheiße finden. Das kommt Und überraschend. Ja. ja, sehr überraschend. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ich finde das spannend, weil sie aus den USA kommen und ich meine auch jetzt in Deutschland auch angefangen haben, auch erste Zellen aufzubauen. Es gab auch Razzien vor kurzem gegen, ja, gegen Zellen, so Organisationen. Und sie, also bei denen ist zum Beispiel so, dass sie halt ganz, ganz gezielt halt schockieren wollen durch möglichst, ja, durch ein möglichst radikales Auftreten, martialischem Auftreten, deswegen auch der Name Atomwaffendivision, so irgendwie alles irgendwie sehr übertrieben. Dieser Tage ja alles andere als witzig, ne? Also, wobei, wenn man so einigen linksliberalen Schreiberlingen zuhört, sind Atomwaffen ja gar nicht so schlimm. Also, Ja, na gut, auch schon auf jeden Fall, ja. also Ist ja der im andere ist Trend doch. gerade so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, da kann man es auch nicht sagen. Also ich. Nach meinem Stand ist es jetzt in Deutschland so, dass die Gruppe jetzt nicht mega einflussreich ist, aber in den USA durchaus ein Problem ist. Also, dass sie auch schon auch Anschläge begangen haben und da auf jeden Fall auch viel mehr Einfluss haben. Okay, dann würde ich mal Ja. springen zu der Frage Monster Trucks. Oder Monster überspringen wir Trucks. das? Monster Trucks wurde uns einfach als ein Wort zugesendet, meinetwegen. Also jeder kann stehen, worauf er will, solange Dritte nicht gewählt werden. Okay, also wie die Linke es verkackt, Querdenker über den Kapitalismus aufzuklären. Ich nehme mal an, das ist eine Frage. Ich habe den Eindruck, da habe ich schon häufig und viel was gesagt. Trotzdem finde ich es eine wichtige Frage. Vielleicht nicht nur in Bezug auf Querdenker. Wir haben, glaube ich, in der Folge mit Markus Steiger und Petram auch nochmal drüber geredet. Da geht Ja. es ja so ein bisschen darüber, dass diese ganzen Schwurbler, Verschwörungsideologen, würde ich sie mal lieber nennen, und von bis Also ich meine, natürlich, da gibt es eine Fraktion an ganz, ganz Verrückten, die wirklich für niemanden und nichts mehr erreichbar sind. Auch Leute, die so einer Klassenbasis entspringen, die eigentlich, die wirklich für linke Ideen nicht abholbar sind. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die einfach keine linken Antworten mehr bekommen. Also die über die Widersprüche der kapitalistischen Realität total verwirrt sind und nach Antworten suchen und sie nicht bekommen oder halt nur rechte Antworten bekommen. Und die linke Kritik daran ist häufig nur, oh, ihr seid doof, ihr habt kein Abitur oder so oder noch schlimmer, sehr, sehr staatstragend, also liberale Linke, sehr, sehr staatstragend und wo dann quasi fast so ein Frame gemacht wird, dass jeder, der den Staat kritisiert, also auch mit richtigen Argumenten und jeder, der darauf hinweist, dass es natürlich Pharma-Lobby und Verbrechen gibt, was man zum einen einzelt oder jeder, der die Medien kritisiert, so also im linksliberalen Lager, das Gleiche verteidigt übrigens auch gerade Militarisierung und das Kriegsgeil wie 1914, das gleiche Lager übrigens, also Grüne, Linksliberale und so, also die sich auch sehr selbst darüber definieren, ah, wie dumm, guck mal, die Querdenker, was ja auch stimmt, also wir haben da keinerlei Sympathien oder so, spielt ja auch nicht mehr so die Rolle jetzt zunehmend, wo Corona nach hinten gerückt ist, jedenfalls offensichtlich. Wobei anscheinend viele Akteure von Querdenker jetzt sehr stark auch mitmischen bei Demos gegen den gegen Waffenlieferungen aktuell an die Ukraine und ich hatte die Befürchtung, dass Akteure der Querdenker-Bewegung sich jetzt auch so ein bisschen, also jetzt eine Art neue Friedensbewegung vielleicht mit aufbauen könnten. Ja, Versuch gab es ja schon mal, aber wichtig, den Punkt finde ich, dass wir als Linke nicht den Fehler machen, in so eine staatstragende Kritik zu gehen und sagen, nur weil die Medien kritisieren, nur weil die auch irgendeine Kritik an Waffenlieferungen haben oder so, müssen wir jetzt auf die draufhauen. Es geht darum, richtige Erklärungen zu liefern für einen Teil dieser Leute. Ich glaube, ein großer Teil ist wirklich verloren. Also wenn wir jetzt wirklich von organisierten Querdenkern reden, da ist die Verbindung zu radikalen Rechten einfach so groß schon zum Teil. Da gibt es nichts zu holen, das sind Gegner. Andererseits finde ich übrigens interessant das Phänomen, dass die Linksliberalen und die Grünen und so immer so ganz doll so sind, man marschiert nicht mit Rechten, was ja auch stimmt, ne? Keine Frage irgendwie. Und man darf auf gar keinen Fall mit denen auch nur reden oder so. Aber bei diesen ganzen Ukraine-Geschichten überhaupt kein Problem haben mit wirklich Faschisten an der Macht zum Teil, wie in Mariupol, wo er wirklich Azov teilweise regiert, ne? Also wo sie, das finde ich schon eine erstaunliche Schizophrenie irgendwie, also dass man neulich so ein Aufkleber gesehen aus dem Grünenlager, man marschiert nicht mit Rechten und dann, ja, das stimmt ja irgendwie, dass es scheiße ist, wenn irgendjemand meint, Querdenker könnten da so Bündnispartner werden oder so, Corona-Leugner oder so, aber bei der Frage der Ukraine haben sie mit den krassesten Antisemiten und Faschisten überhaupt kein Problem, also Teile von. Ja, oder rufen dann auch Sprüche wie Slava Ukraini mit, die ja eigentlich das ukrainische Pendant sind zum Mittlergruß oder Sieg Heil praktisch, ne? Ja. Das ist was anderes. Das ist ja für die Freiheit. So. Ja, klar. Na, wie auch immer. Also, das ist vielleicht das, was man in Kürze dazu sagen kann. Also ich finde, dass die Linke sehr schlecht mit dem Thema Corona umgegangen ist insgesamt. Also die Linke gibt es nicht, ist mir schon klar, aber dass da teilweise und auch vorher schon diesem Milieu, also der verwirrte oder fortschrittlichere Teil, den es vielleicht gab, oder ansprechbare Teil, fortschrittlich würde ich es nicht nennen, nicht wirklich abgeholt werde. Und ein Teil ist natürlich, klar, verloren oder sogar in Gegnerschaft zu uns, ganz klar. Also ich war mal inkognito, aber ich hatte eine Maske, das hat mich verraten, aus so einer Demo und habe wirklich gedacht, okay, das ist wirklich der pure Schwachsinn hier. Ja, also ich stimme dir eigentlich wesentlich hinzu. Ich will vielleicht noch ergänzen, dass ich jetzt nicht glaube, ich meine, gut, die Querdenker-Bewegung scheint gerade auch sehr geschwächt zu sein. Aber zum Beispiel würde ich jetzt nicht für sinnvoll halten, dass Linke und Kommunisten jetzt zum Beispiel ganz gezielt in den Demos intervenieren oder dort mit Leuten reden. Aber natürlich, das meine ich auch nicht. Aber natürlich, nee, ich weiß, was du nicht meinst, aber ich wollte es nur also aus meiner Sicht halt klar machen. Aber natürlich, wenn man irgendwie ins Gespräch kommt, ob jetzt im Alltag, auf der Arbeit, auf der Straße irgendwo, an einem Stand oder in einem Umfeld, Freundeskreis, Familie oder so, muss man auf jeden Fall versuchen, den Leuten zu reden, sie aufzuklären, in Anführungsstrichen, oder halt sie auf ihre Widersprüche aufmerksam machen und versuchen, sie halt mit linken marxistischen Positionen vertraut zu machen oder sie davon zu überzeugen. Aber auch das, finde ich, ist immer so ein bisschen abhängig vom Einzelfall. Ne? Das sind Leute, wo ich auch sagen würde, da die Frage habe ich ja auch schon gemacht, dass es dann irgendwann auch nichts bringt. Ne? Irgendwann. Ja. Also mir geht es jetzt auch gar nicht um, ich meine, es gibt ja auch so vieles Waberndes dazwischen irgendwie. Also zum Beispiel, dass Leute skeptisch sind gegenüber der Pharmaindustrie, das ist ja erstmal berechtigt. Da gibt es eine berechtigte Grundlage. Und ich glaube, die linksliberale Antwort darauf, du bist ein Aluhut, du spinnst doch, alles super, Kaiser, hurra oder so, ist halt eine total dämliche. Ja, total in der Pauschalität auf jeden Fall. Dass es, Man muss jemanden natürlich überzeugen, dass es Sinn macht, sich zu impfen aus rationalen Erwägungen und dass es in seinem Interesse ist. Und kann trotzdem sagen, trotzdem ist es scheiße, was die Pharmaindustrie veranstaltet und welche Verbrechen auf das Konto der Pharmaindustrie gehen und dass dieser Staat beschissen mit Corona umgegangen ist und dieses System uns verheizt und nichts für unseren Gesundheitsschutz tut und gleichzeitig demokratische Rechte abgebaut hat während Corona und so. Also das muss man beides zusammenbringen und so. Und genau, also so habe ich es eher gedacht. Und natürlich eingefleischte Querdenker auf Demos, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe auch schon von anderen gehört, aber das sind dann wirklich wohl eher die Ausnahmen. So, nee, da zu intervenieren, darum geht es nicht. Nee. Aber Aber. auch gleichzeitig auch Menschen in der Querdenker-Bewegung auch nicht wie kleine Kinder behandeln, die man hätscheln sollte. Und also alles hinweg zu sehen, da gibt es ja auch so eine gewisse Tendenz, finde ich manchmal. Also es muss auch kritisiert werden, wenn da erwachsene Menschen halt auch bewusst mit Rechten und Faschisten rumlaufen. Ne? Ja, Also diese Vergleiche, die da gezogen wurden mit Judenstern und so, das ist einfach eine ja, komplett. genau. Also, nee, nee, also so wollte ich auch nicht verstanden werden, um dieses Missverständnis auszuräumen. Ich hatte jetzt nie die War auch nicht Idee. mal ein Vorwurf, ne? Ich Nee, wollte nee, das nee. nur kurz mal sagen. Also, mir ging es vielmehr um, also Querdenker, so als Symbol für ja, diese Skepsis in der Bevölkerung oder ja, die es auch gab. Aber mir fällt gerade auf, ich habe ewig nicht mehr über dieses Wort so lange gesprochen, weil die Frage ist, glaube ich, vor dem Ukraine-Krieg eingereicht worden. Das ist krass heftig, wie sich so eine Agenda verschiebt, ne? Also, wie viele Debatten gibt es noch über Corona, also gegenwärtig? Oder auch mal diese Corona-Zahl, die von diesem Wieler oder dem Lauterbach jetzt, vorher Spahn, dann immer täglich veröffentlicht wurden. Also, ich habe das total aus dem, zum Glück auch, muss man sagen, aus dem Aufmerksamkeitsfokus. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel für den Gesundheitsschutz getan wird jetzt im Sommer. Also das, Ja, ich glaube. oder dass jetzt irgendwie erfreulichere Entwicklungen oder neue Themen kommen, die jetzt irgendwie besser wären, ne? Nee, Mit dem vielleicht sogar schlimmer. Ukraine-Krieg, der auch gerade alles überschattet. Ja, total. Okay, wo wollen wir bei den neueren Fragen, wollen wir da mal ansetzen? Also es gab ja noch zwei weitere Fragen. Vielleicht können wir da ganz Naja. kurz drauf eingehen. Müssen wir auch nicht zu lang machen. Überlese mal alles heute. Bitte? Ah, Also, ja. Ah, doch, ja. das ist wichtig. Ja, finde ich eigentlich auch. Also es gab da eine relativ abstrakte Frage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammengefasst habe, aber die Frage nach Diktatur oder Demokratie. Ich glaube, das spielt so ein bisschen auch darauf an, auf das Konzept der Diktatur des Proletariats unter Marxistinnen. Vielleicht. Also ich finde, was die Bürgerlichen hier machen, ist aber dieses Bild, ne? Also als gäbe es einen Wettkampf zwischen der liberalen Demokratie und unfreien diktatorischen Gesellschaften, wo einfach völlig gegensätzliche Systeme wie Faschismus oder irgendwelche Monarchien oder Kommunismus so auf die andere Seite gestellt werden. Und diese Gegenüberstellung ist ja völliger Quatsch, wie wir als Marxisten wissen. Ja, genau. Ich würde aber auch sagen, dass zum Beispiel, es gibt ja durchaus auch viele Marxisten, die ja auch heute noch versuchen, diesen Begriff der Diktatur des Proletariats aufzugreifen. Und natürlich, er bedeutet jetzt nicht, dass wir viele Menschen damit verbinden, ne? Also gemeint ist damit jetzt nicht irgendwie eine autoritäre Schreckensherrschaft, in der die Bevölkerung geknechtet wird und in der nur Terror herrscht und keine Freiheitsrechte und so weiter. Aber ich glaube, also gemeint ist damit halt kurz gesagt einfach nur eine Form von sozialistischer Demokratie oder einfach, also man kann es auch kurz zusammenfassen mit Herrschaft der Arbeiterinnenklasse in Form in einem Arbeiterinnenstaat. Ja, also Äh, Marx und wie, wie, wie Engels. genau, wie genau sie jetzt, sage ich mal, sich geformt ist also im politischen Überbau, auch das ist jetzt nicht eindeutig festgelegt, es gibt ja verschiedene Konzepte von, ob jetzt direkte Demokratie oder andere Formen von politischen Systemen. Ich rede so schnell, ich weiß. Nee, nicht unbedingt, also ich kann dir gut folgen. Aber nee, was ich noch ergänzen wollte, war. Also Marx und Engels meinten mit Diktatur des Proletariats, also Diktatur ist erstmal einfach nur der Begriff für Herrschaft, der ist natürlich jetzt auch durch die Jahrhunderte und durch Faschismus und auch ein bisschen so eine Bedeutungsverschiebung erfahren, der Begriff. Also dass man mit Gewalt und Terror und Unterdrückung verbindet. Eigentlich ist damit Herrschaft des Proletariats gemeint und ein Proletariat Arbeiterklasse, also die Mehrheit der Bevölkerung. Also man könnte es auch mit Herrschaft der Mehrheit, also Demokratie übersetzen. Also eigentlich eine wirklich demokratische Gesellschaft, der Sozialismus. Und man könnte dem entgegenstellen die Herrschaft des Kapitalismus, des Kapitals, der Bourgeoisie, wie es de facto in kapitalistischen Gesellschaften läuft. Dann stimmt das wieder, ne? Diktatur gegen Demokratie. Wobei wir dann was anderes meinen. Dann wäre die Diktatur des Proletariats eben die eigentliche Demokratie und Ja, die Diktatur, also die kapitalistischen Gesellschaften. Wobei man aufpassen muss, ich will jetzt nicht sagen, dass das so platt ist. Es gibt natürlich verschiedene Formen von kapitalistischen Gesellschaften. Wichtig ist, glaube ich, nur zu begreifen, dass sowohl Faschismus als auch die Ordnung der BRD sind Formen bürgerlicher Herrschaft, natürlich mit unterschiedlicher Software. Aber das ist schon, naja, ich sag mal, die gleiche Hardware. Es sind kapitalistische Gesellschaften, wohingegen sozialistische Gesellschaften, wie gut oder schlecht sie nun auch immer waren, schon das Gegenteil davon waren. Insofern, also man muss das schon so begreifen, dass es auf der einen Seite Faschismus und kapitalistische Demokratien auch gibt, weil die Frage ist, wie demokratisch die eigentlich sind, und auf der anderen Seite sozialistische Staaten, so. Da widersprechen jetzt wahrscheinlich, also ich sehe schon Leute einen Herzinfarkt bekommen, also Linksliberale und so, die jetzt einem volllabern von offenen Gesellschaften und Menschenrechten und so. Kann man ja beobachten, ne? Also wie diese offenen Gesellschaften überall Diktaturen und Folterregime unterstützen und den Frieden herbeibomben. Also das kann man auch mal hinterfragen, wie sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, ne? Ja, Ja, so. also auch die Demokratie in ihrer liberalen Form wird ja auch den Ansprüchen nicht gerecht. Ne? Also eine Herrschaft, also der Anspruch ist ja praktisch ja, eine Herrschaft der Mehrheit zu garantieren, Freiheitsrechte zu garantieren und so weiter. Wenn man sich aber das mal ganz genau anguckt in der Realität, dann sind das auch nur ja, Phrasen auf dem Papier. Aber in der Realität ist es so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung eben nicht viel mitzubestimmen hat in der politischen Praxis. Und ja, und auch die Nutzung von Freiheitsrechten auch sehr stark gebunden ist im Kapitalismus, auch in liberalen Demokratien an ökonomischen Stellung, an den Ressourcen, die man hat, ne? Genau, also was die Liberalen nie dazu sagen, das ist ihr Trick, sie berufen sich auf so abstrakte Werte, also Pressefreiheit zum Beispiel. Da machen die so einen Index auf und sagen, oh, guck mal, wie doll ist denn die Pressefreiheit hier beschnitten? Und da stehen auch teilweise richtige Dinge drin. Also wenn irgendwo Journalisten eingeknastet werden oder so, dann ist das natürlich scheiße irgendwie so in der Regel. Aber was überhaupt nicht vorkommt als Kategorie ist zum Beispiel, wem gehören denn die Medien, die Konzerne? So, also das würden liberale Demokraten gar nicht als Einschränkung der Pressefreiheit akzeptieren. Und ich glaube, irgendwie Paul Sethi hieß da, glaube ich, schon in den 50er Jahren gesagt, Verleger, Pressefreiheit in Deutschland ist die Meinung der 50 reichsten Menschen zu verbreiten. So. Und man kann ja schon gucken. Und also das, was immer so auch von Linksliberalen immer Rechten vorgeworfen wird, oh, ihr sagt immer, der Meinungskorridor würde sich so verengen, das stimmt ja. Und wollen die Rechten was anderes, aber das stimmt ja. Also gerade bei der Frage Krieg und Frieden jetzt, wie sich der Meinungskorridor verengt, was erlaubte Debatte ist. Also unsere Positionen, die marxistischen, sollen ja verdrängt werden, kommen ja teilweise gar nicht mehr vor. Und teilweise haben sie Erfolg gehabt mit dieser Strategie. Also wir müssen da viel Aufbauarbeit wieder leisten. So und ja, das kommt dabei raus, wenn man so einem liberalen Demokratiebegriff folgt oder einfach gar kein Problem mehr hat, dass ein Großteil der Bevölkerung geht ja gar nicht wählen, weil sich für die nichts ändert. Also weil die eigentlichen Entscheidungen werden ja nicht in Berlin, sondern also teilweise auch in Berlin, aber in den Konzernzentralen getroffen, wo auch keine Möglichkeit ist, Einfluss zu nehmen. Ja. Ja, und was man auch betonen muss, das hast du ja schon angeschnitten, dass also wenn jetzt zum Beispiel die radikal Linke oder Kommunistinnen wirklich eine ernsthafte Gefahr darstellen würden für den Kapitalismus und wirklich eine reale Machtperspektive hätten, dann würden auch Bürgerliche und dann würde auch das Kapital ganz schnell auch ihre liberale Fassade auch einfach ja Das entsorgen Gebäude wieder und aufstellen. ganz offen mit Repressionen und einem autoritären System halt versuchen, linke Kräfte zu unterdrücken, wie sie es halt auch immer gemacht haben, auch historisch gesehen, ne? Krass ist es ja auch im internationalen Maßstab jetzt in Kriegszeiten, wie schnell es autoritär zugeht. Also jetzt auch so kleine Symptome sind ja auch schon, ich meine, wir hätten es gar nicht nötig, aber Verbot von marxistischen Symbolen und solchen Geschichten. Und ich meine, so lange, klar, also KPD-Verbot 50er Jahre, aber gemessen auf eine große Linie, das kann schnell zurückkommen. Berufsverbote gibt es heute zum Teil noch oder gab es bis vor kurzem. Sollen kommen auch wieder, ne? Wir machen da eine Folge zu. Sind wir gerade nicht die Bedrohung, aber sobald sich was ändert, sondern eine radikale Linke mit Chancen sich etabliert, wird auf allen Ebenen dagegen gefeuert. Und auch das ist liberale Demokratie, die lässt auch nur sehr in Grenzen zu. Also alles, was die kapitalistische Ordnung nicht wirklich gefährdet, das wird zugelassen. Und der Rest hängt am Kräfteverhältnis, also wie stark wir auch sind. Gut. Vielleicht so viel dazu. Ja, ich will vielleicht abschließen, dass ich vielleicht einfach den Begriff der Diktatur des Proletariats, glaube ich, nicht benutzen würde, weil er, glaube ich, zu viel Missverständnis einfach führt, ne? Also ich glaube einfach in der Agitation, dass er jetzt nicht sehr vorteilhaft ist, ohne jetzt aber den Inhalt dabei irgendwie aufweichen zu wollen oder so, ne? Ja, Genau, aber ich glaube, das reicht erstmal zu cool. der Frage. Wissenschaftlich ist er korrekt und da kann man ihn auch benutzen. Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als allererste Idee immer auf jedes Flugblatt schreiben oder so. Aber man muss natürlich auch irgendwie trotzdem jetzt nicht jede Kategorie aufgeben und kann auch einiges erklären, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Okay. Ja, Flo, ist eine Revolution in Deutschland machbar? Nächste Frage. Jetzt Was glaubst heute. du? Ja, oder morgen? Nächste Woche? Ich weiß nicht. Woche. Ja, gut, es war wieder 1. Mai, schon wieder nichts. Ja, also warum nicht? Warum nicht in Deutschland gesagt? Gut, Insider. Selbstverständlich. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gerade in Deutschland vielleicht nicht genau genug nachgeguckt habe, aber die Anzeichen sehe ich jetzt nicht. Aber Geschichte kann sich auch schnell ändern. Ich gehe aber tatsächlich, wenn überhaupt, eher davon aus, dass in anderen Flecken der Welt, ja, eine Flamme sich entzündet. Aber man kann schnell voraussehen, Geschichte kann sich wirklich sehr, sehr schnell ändern, wie wir jetzt auch gerade sehen. Und das muss auch nicht immer in die schlechtere Richtung gehen. Es kann auch mal in eine andere Richtung gehen. Ich meine, 89 oder 1988 hätte da irgendjemandem gesagt, du, in 3 Jahren gibt es die Sowjetunion nicht mehr, die DDR, das sozialistische Weltsystem. Es gibt praktisch keine sozialistischen Staaten mehr, bis auf 2, 3 kleine oder so. Da wäre man wahrscheinlich in die Psychiatrie gekommen, wenn man das ernsthaft vertreten hätte. Und es ging unglaublich schnell, natürlich aus unserer Sicht in die negative Richtung, aber Dinge können sich auch mal anders entwickeln. Ja, also genau, also grundlegende Brüche und Veränderungen von Gesellschaftssystemen könnteweise ja, also unvorhersehbar passieren, obwohl man es vorher nicht erwartet hat. Also zu der Frage würde ich ganz klar sagen, ja, natürlich ist eine Revolution auch in Deutschland machbar, auch zu unserer Zeit. Ich würde halt nur einschränken, dass wahrscheinlich jetzt in der, also naher Zukunft oder jetzt zumindest aktuell eher unwahrscheinlich ist, um es nett Was auszudrücken. sagst du jetzt? Also ich meine jetzt vielleicht jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahren, Ja. aber ich sage jetzt nicht, dass es jetzt zu meiner Lebzeit oder sowas irgendwie ausgeschlossen ist. Aber machbar ist sie auf jeden Fall. Also wir. Objektive Bedingungen sind sowieso überreif, aber das sind sie schon seit 1 Milliarde Jahren, ne? Der subjektive Faktor, ne? Und das Fehlen einer starken Bewegung derzeit. Organisation, das ist ein Problem. Ja. Aber die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Ja, genau, da hatten wir noch weitere Fragen. Also, das sind jetzt eher die neuen Fragen, die reingekommen sind. Das schließt wieder so ein bisschen an die ganze Frage des Ukraine-Kriegs und auch der Beurteilung Russlands. Also, einmal war das die Frage, wie wir die NATO-Osterweiterung einschätzen. Ich glaube, das haben wir schon oft auch angesprochen. Also, In ich. vielen Folgen, ja. Ja. Also, Also wir. natürlich kann man, glaube ich, klar sagen, dass das ein Fehler war, also die NATO Richtung Osten zu erweitern. Fehler ist gut. Also ich glaube, es war aus Sicht der Herrschenden gar kein Fehler. Die haben das schon bewusst Ja gut, du hast gemacht. schon recht, Fehler ist der falsche Begriff. Ja, tut scheiße. Ja. Also nein, also natürlich, die NATO-Osterweiterung ist maßgeblich verantwortlich für die, also mitverantwortlich für die Eskalation. Das ist der Versuch, entgegen anders gemachter Zusagen immer weiter in die Einflusssphäre der Russischen Föderation zu gelangen. Das ist ein extremes Zündeln, genau wie sowieso seit 8 Jahren auch in der Ukraine kräftig gezündelt wurde. Und deswegen ist es auch so heuchlerisch, wenn jetzt irgendwie westliche Politiker vom Frieden reden. Abgesehen davon, dass sie so ständig Kriege führen und Blut an den Händen klebt von den westlichen Politikern, das ist sowieso keine Frage. Aber auch in dieser Frage, Ukraine hat haben die wirklich alles dafür getan. Und übrigens auch dieser Tage, also werden zum Beispiel aus Großbritannien Versuche zur diplomatischen Lösung werden wirklich torpediert. Es wird gezündelt angesichts der Gefahr eines Atomkrieges, wo ich wirklich finde, da ist es wirklich verantwortungslos, weil wirklich sonst nichts mehr übrig bleibt, wird da jede Position, die so ein bisschen gemäßigter ist, diffamiert gerade. Und NATO-Osterweiterung ist Teil dieser Eskalationsspirale. Weil ich jetzt schon wieder Leute schreiben sehe, aha, du meinst also, Russland hat gar keine Verantwortung oder der russische Staat. Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, man muss die Dinge im Zusammenhang sehen und einfach sehen, dass es sich auf Kosten der Menschen in Russland, der Ukraine, aber auch hier um einen ja, Konflikt zwischen ungleich starken Großmächtsblöcken handelt. Ja, das muss man, glaube ich, verstehen. Und Ja, dass die auf jeden Fall, NATO ja. massiv mit dafür verantwortlich ist, dass jetzt so viele Menschen sterben. Also, dass NATO jetzt die Antwort sein soll oder weniger Kritik an der NATO, das ist absolut absurd. Also eine absolut absurde Schlussfolgerung aus diesem Konflikt. Ich finde es vor allem auch so absurd, wenn auch in dem Zusammenhang davon gesprochen wird, dass dass ja zum Beispiel auch eine NATO-Mitgliedschaft die Souveränität der, also von osteuropäischen Ländern gegenüber Russland garantieren würde. Ich meine, wenn ihr anguckt, zum Beispiel auch in der Ukraine aktuell, wird auch davon gesprochen, ja, dass die Ukraine, also sagen, ja, also wird so dargestellt, dass die Ukraine ein souveräner Staat wäre aktuell und sich halt gegen eine Form Russlands wehrt, aber auch die Ukraine ist gerade sehr stark eingebettet, also, oder wurde auch im letzten Jahr noch stärker integriert halt in den NATO-Machtblock. Ist auch aktuell sehr abhängig, auch ökonomisch teilweise durch viele Kreditzahlungen des IWFs und auch aus dem Westen. Ja, und um auch das nochmal klar zu sagen, also es gibt auch kein besonderes Recht eines Landes, wie so ein Menschenrecht, irgendwie der NATO beizutreten oder so, als wenn das jetzt irgendwie was Humanitäres wäre. Und das ist schon richtig, was du sagst, also das ukrainische Regime, also es geht nicht um die Menschen, wie gesagt, ne, aber ist ein Vorposten des westlichen Imperialismus durch diese Regime, die da eingesetzt wurden, mehr oder weniger auch in putschartigen Prozessen. Und nicht irgendeine unterdrückte, heldenhafte Revolutionsbewegung oder so, die man jetzt irgendwie unterstützen muss oder so. Also man kann sich aber mit dem Regime auseinandersetzen. Wir haben das viel gemacht, ne, und werden es auch weiter tun. Und ja, das gehört dazu, ne? Ja, die Wie nächste gesagt, so der Frage. Part, das laute Bellen der NATO im Wurf, da hat er sogar mal recht gehabt. Also in Ansätzen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ja, die Frage ist beantwortet, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, die nächste Frage war, ob sozusagen die Bedrohung gegenüber Russland durch die NATO wirklich so stark war, dass sozusagen Russland keine andere Wahl hatte, als einzumarschieren. Also ob wirklich, sage ich mal, Russland eigentlich nur einen NATO-Angriff vorweggenommen hat oder da angeblich da nur präventiv reagiert hätte auf einen NATO-Angriff. Und da muss ich jetzt sagen, also mir ist ja jetzt kein Beweis oder sowas wie bekannt, also der das belegen würde. Das ist jetzt irgendwie, ich halte es auch für so unplausibel, dass die NATO oder die Ukraine kurz vor einem Angriff auf Russland stand, da mir jetzt nichts bekannt. Also. Also im Gegenteil sogar, also ich muss sogar sagen, ich finde es aus Sicht der russischen Herrschenden, dem wir uns nicht verbunden fühlen, ne? Also unsere Position ist immer die der auch dort der Arbeiterklasse oder der normalen Bevölkerung. Das ist irgendwie ganz wichtig, glaube ich, das zu betonen. Das gilt für die Ukraine und für hier genauso. Aber ich finde es auch tatsächlich aus der Sicht der russischen Herrschenden nicht rational, was da gemacht wird. Also ich glaube nicht, dass Russland da keine andere Wahl hatte. Man muss schon dazu erzählen, dass, so wie ich das verstehe, schon eine andere Lösung dem russischen Regime lieber gewesen wäre die letzten Jahre. Es gab ja auch Versuche, aber dieser Krieg, so wie er geführt wird, und so wie er abläuft, auch mit seinen ganzen Folgen, ist ja auch nicht im Interesse der Russen. So. Möglicherweise hat sich ein Stück weit auch der Überbau des Staatsapparats in Russland entkoppelt von rationalen Erwägungen. Also manchmal ist das ja so irgendwie. Also mir kommt es teilweise wirklich ein bisschen absurd vor. Ja. Und es ist niemals gerechtfertigt aus kommunistischer Sicht, wenn ja, die Herrschenden beider Seiten da irgendwelche 18- und 20-Jährigen gegeneinander aufs Schlachtfeld schicken, die sich da abschlachten und mit schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung in Russland und in der Ukraine. Ich meine auch was in der Ukraine läuft, ne? Also diese Art von Volkssturm-Ideologie, wo irgendwie versehen mit diesem Heldenmythos, der hier auch nachgebetet wird, wo ich dachte, das erinnert ja echt an den Faschismus, diese Rhetorik, ne? Die mit Männlichkeitsideale und so, ne? Wo einfach Deserteure umgebracht werden, auch in der Ukraine, alle linken Kräfte und auch Pazifisten zum Beispiel, sogar die. Das ist eine schlimme Stimmung und in Russland, ja, passiert Ähnliches. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Kriegszeiten, das sieht man ja auch immer wieder, wie schnell dann auch so ja, für rückwärtsgewandte Forschungen dann wieder irgendwie Konjunktur haben. Ne? Also auch dieses männliche Soldaten, dieses Ideal vom männlichen Soldatentum und so weiter, von der Heroisierung von Opferkult und so. Oder als Militär und Krieg was total Romantisches, Geiles wäre. Und als wenn man nicht weiß, dass auch diese Männlichkeitsbilder irgendwie mit viel Brutalität im Krieg auch gegenüber Frauen zum Beispiel irgendwie einhergingen und Verrohung und Traumatisierung und so. Also ich finde es auch gruselig auf dieser Ebene tatsächlich. Und dass gerade aus diesem Woken-Lager, da tatsächlich der Wolfgang Schmidt, ich finde nicht immer alles richtig, was er sagt, aber das fand ich richtig. Also die gleichen, die es schon toxisch männlich finden, wenn mal irgendjemand eine Currywurst isst, beten plötzlich eine Ästhetik an, die wirklich sich liest wie aus dem Völkischen Beobachter zum Teil. Also, oder also der Nazi-Zeitung. Ja. Also wirklich so Bilder von der mannhafte Kämpfer für den Frieden. Und also es ist nicht, also es gibt auch auf der Linken so eine komische Tendenz, wo getan wird, das ist Che Guevara, Zelensky, Che Guevara so ungefähr. Also das ist auch lächerlich und absurd, aber noch schlimmer finde ich ist, wenn so eine Panzer und ja, wie soll ich sagen, Militär und Gewalt und Männlichkeitsästhetik irgendwie jetzt wieder hoffähig gemacht werden soll. Und das ist übrigens nicht zu unterschätzen. Da geht es nicht nur um Stilfragen oder so. Das dringt ja ein, hier, auch hier in das Bewusstsein der Menschen hier. So. Ganz normal, Ja. Frontbericht. Als würde man über den Wetterbericht berichten. Naja. Ja, oder auch die Entmenschlichung des Gegners, ne? Also zum Beispiel wird ja auch Ja. teilweise von Linksliberalen, also auf russische Soldaten von Orks gesprochen. Und Ja. meistens sind damit, glaube ich, tschetschenische Soldaten gemeint, die gerade kämpfen auf der russischen Seite, aber auch allgemein russische Soldaten. Ja, also auch da wieder so diese komplette Entmenschlichung und die Vorstellung von Russen als Untermenschen und so weiter. Ich kenne teilweise da Linke, die auch diese Formulierung auch benutzen aktuell so, ne? Und Sind das Linke? Und wenn ja, wollte ich gerade ja, sagen, genau, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob wollen das noch wir, links also ist. So. gut, ist sowieso so eine Debatte, ist das links? Und wenn ja, was will man eigentlich mit links noch zu tun haben? Sollte man nicht lieber Kommunist sein? So? Also ist das das gleiche? Fragezeichen. Gut, Thema für sich irgendwie. Ja. Ja, es gab doch auch bei Markus Lanz, bevor wir uns da verrennen, aber vielleicht nur kurz, diese unfassbaren Einlassungen, wo wirklich so gesprochen wurde, wo ich dachte, ist das jetzt moderne Rassenkunde? Die Russen, die sind nicht so wie wir, die haben anderes Verhältnis zum Tod. Sie sehen aus wie wir, wo ich dachte, okay, das habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Gruppe das dann damals war. So. Wo unwidersprochen sowas gesagt wird. Okay, es gab immerhin einen Shitstorm, das hat mich beruhigt. So. Aber das sind natürlich Bilder, die da bedient werden, die wirklich brandgefährlich sind. Zumal für uns als Kommunisten vielleicht mal als Randnotiz ganz interessant. Sie hat auch gesagt, die Frau, ich weiß nicht, ihr Namen ist es nicht wert, ausgesprochen zu werden. Die haben wir aber auch vergessen. Die hat gleich auch Vielleicht besser gesagt, so. die Lebenserwartung ist ja auch geringer irgendwie in Russland. Und da kann man mal zurückfragen, ja, seit wann und warum ist sie denn geringer? Irgendwie wünschte sich die Sowjetunion zurück, wo sie höher war. Und woran liegt es denn? Also, das ist alles nicht ernst zu nehmen, aber eine Position, die mächtig und gefährlich ist. Ja. Genau, also wir hätten jetzt eine andere Frage, die jetzt im anderen Komplex wäre, aber es gab noch, also ein paar Fragen später kommen wieder Fragen zu Russland, deswegen würde ich das vielleicht vorziehen, weil wir schon beim Themengebiet sind. Und zwar eine Frage, die öfter gekommen ist, ist die Frage, ob wir Russland nach den sogenannten leninistischen Kategorien für imperialistisch halten. Die wolltest du jetzt aufnehmen, tatsächlich. Bitte? Die wolltest du tatsächlich jetzt aufnehmen, die Frage. Ja, es war ja eine Frage, ne? Ich würde auf, also vielleicht kurz eingehen, können wir jetzt vielleicht nicht zu ausführlich vertiefen. Ich kann vielleicht auch von mir sagen, dass ich auch erst angefangen habe, mich mehr einzulesen in Imperialismustheorien auch von Lenin und ich da auch keine fundierte Antwort drauf geben kann, ob Russland imperialistisch ist. Man kann immer sagen, dass Russland kapitalistisch ist. Ich glaube, das ist ja offensichtlich und auch in der aktuellen Politik unter Putin auf jeden Fall sehr reaktionär orientiert ist. Die Frage ist natürlich auch, also das war die nächste Frage, ob sozusagen die Analyse Russlands als imperialistisch auch was daran ändert, ob wie man den Krieg beurteilt, ne? Und da Also würde ich jetzt zum ich Beispiel sagen, nein, also auch selbst Russland nach diesen Kategorien nicht imperialistisch wäre, würde es zumindest bei mir jetzt die Ablehnung des Krieges nicht irgendwie ändern. Nee, das wäre bei mir auch nicht anders. Und zu der grundsätzlichen Frage, sollten wir was machen? Also sollten wir inhaltlich was machen? So. Es laufen auch gerade Debatten zwischen Kommunisten, was ist Imperialismus? Also vielleicht für die Zuhörer, die nicht so drin sind in diesen Fragen, Imperialismus ist nicht irgendwie ein Wort für besonders böse oder großmächtig oder so, also dann wäre es vielleicht einfacher, sondern es ist eine analytische marxistische Kategorie, die an gewisse Kriterien geknüpft ist und darüber reden wir gerade irgendwie. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen innerhalb verschiedener Organisationen. KO hatte auch eine Debatte, die SDJ zum Beispiel hat gerade mehrheitlich, aber weiß nicht, ob mit großer Mehrheit Russland als Charakter, als imperialistisch charakterisiert, in der DKP ist es umstritten. Also Spannenderweise bei den Trotzkisten zum Beispiel von der Klasse gegen Klasse habe ich gelesen, dass sie zum Beispiel Russland nicht für imperialistisch halten. Also da gibt es Differenzen, ne? Also Die KV über Lager hinweg teilweise. Die KV hält Russland für imperialistisch. Also ja, aber vielleicht halten wir uns nicht zu lange an der Frage auf. Es ist jedenfalls für die marxistisch Interessierten eine wichtige Frage. Man könnte sagen, ist doch egal oder so. Ist es nicht, wenn man vernünftige Analysen über die Welt treffen will. Also irgendwie geht es ja auch darum, die Welt zu erkennen. Oder? Aber es ist, das sehe ich wie du, für die Frage, ob man diesen Krieg ablehnt oder nicht, erstmal nicht entscheidend. Ja. So viel dazu, oder? Ja, Sind würde wir ich auch dazu durch? sagen. Vielleicht kann ich auch noch ergänzen, dass wir von Nadim auch angefragt wurden von 99 zu 1, ob wir zusammen auch mal Folgen machen, genau zu diesem Thema. Also Nadim von über. 99 zu 1. Ja, wir haben ja schon mal eine, das war im anderen Podcast, wer den nicht kennt, Ja. mit dem wir auch schon mal zusammengearbeitet haben. Sehr empfehlenswert. Grüße nach Berlin. Genau, von den Grüßen nochmal an der Stelle. Genau, und da gab es halt die Anfrage von Nadim, ob wir nicht mal eine Folge zusammen machen und darum mal genauer halt reden. Und das fände ich auch ganz cool und wichtig. Da mal vertieft sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wie gesagt, ich habe kein abschließendes Urteil, weil mir einfach das Wissen dafür fehlt. Deswegen will ich jetzt auch kein Blödsinn erzählen. Okay. Gut. Weiter im Text. Es gab weitere Fragen zu Russland. Ich weiß nicht, ob wir das noch. Ich glaube, wir haben den Block jetzt. Ja, okay, lassen wir das erstmal, ne? Okay, dann gab es eine weitere größere Frage zum Thema Rojava. Hat es bei dir gerade geklingelt oder was war das? Nö, eigentlich nicht. Okay. Sonst geh mal ran. Was? Nee, okay. Ich hoffe Kommt. nicht. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vercheckt, aber ich habe jetzt gehört. Ja. Ja, kommt. Gut. Vielleicht der Verfassungsschutz, man weiß es nicht. Mal gucken. Ja, genau. Rojava war auch eine Frage, unsere Haltung zu Rojava. Und dann auch damit verbunden auch der Kommentar von einer Person, die meinte, dass er zwei Trends gerade beobachtet in der Linken. Also einmal das Ignorieren von politischen Prozessen in Rojava und das Reduzieren auf die militärische Macht oder Orgas. Nee, Quatsch, das Reduzieren Rojavas auf die militärische Macht so. Und auch linke Orgas, die predigen würden, dass Revolution Roja noch im vollen Gange sei. Ja, und die Wahrheit würde mir zwischenliegen. Ich muss sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden, worauf die Person hinaus wollte. Aber wir können ja vielleicht allgemein was ein bisschen zu Rojava sagen. Bitte. Okay. Ja, also auch da ist es so, dass ich da jetzt auch keine abschließende Meinung zu habe. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang, glaube ich, so ein bisschen zu sehr das Projekt Rojava vielleicht auch idealisiert. Das sehe ich schon ein bisschen problematisch an, auch in der deutschen Linken, dass es, glaube ich, schon eine sehr starke Romantisierung gibt von dem Projekt und auch viele Widersprüche teilweise und auch kritische Aspekte, glaube ich, oft zuhinden, also zu oft irgendwie ignoriert werden. Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall, dass Rojava durchaus auch angesichts der Verhältnisse vor Ort im Nahen Osten auf jeden Fall eine fortschrittliche Rolle einnimmt und auch in Bezug auf Frauenrechte zum Beispiel, auf demokratische Mitbestimmung und auch Umweltschutz zum Beispiel, da viele Fortschritte erzielt hat. Oder ein Projekt ist, was auf jeden Fall durchaus auch eine Anziehungskraft hat, zu Recht. Was man vielleicht kritischer sehen muss, ist so ein bisschen das Konzept, was da steht, ist ja also angelehnt an diesen demokratischen Konföderalismus von einem Öko-Anarchisten namens Murray Bookchin. Und als Marxist habe ich natürlich viel Kritik dran an anarchistischen Konzepten. Auch so die Frage des Verhältnisses zum US-Imperialismus, da gibt es auch viel Kritik von Kommunistinnen, dass ja, dass zum Beispiel teilweise das US-Militär in Rojava dort präsent ist mit Militärstationen und dass es nicht nur eine taktische Frage ist, sondern teilweise auch Öcalan, also der Mitbegründer und Anführer der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, so wie sie genannt wird, dass er sozusagen halt auch in mehreren Texten auch eine Art strategische Allianz auch befürwortet hat mit dem Westen und den USA. Ich kann es nicht ganz abschließend beurteilen, weil ich Texte nicht alle gelesen habe, nur ausschnittweise. Aber ich fände es sehr interessant, da mal auf jeden Fall eine Folge mal zu machen, um das mal genauer Ja. zu beleuchten. Ja, wir haben, also wir sagen jetzt ständig, es kommt jetzt auch nochmal gleich, dass ich sage, dazu müssen wir noch eine Folge machen. Aber wir liefern wirklich. Wir hatten jetzt eine längere Pause aus verschiedensten Gründen, privaten Gründen, immer nur zwei Typen, aber wir haben echt fettes Programm dieses Jahr uns vorgenommen. Alles schaffen wir sicher nicht, aber einiges. Und so, Roger, da kommt auch noch was. Dabei würde ich es mal belassen, tatsächlich. Bitte jetzt nicht weiter zu einlassen. Du hast Ja. viel gesagt. Ja. Gut. Ja, nächste große Frage, Meinung zu China. Ach so, das war ganz schnell. Nee, China-Folge ist fest geplant. Also vielleicht, damit man nicht immer sagt, ja, nee, da machen wir eine Folge zu, das ist ja vielleicht ein bisschen enttäuschend beim Zuhören irgendwie. China ist wirklich fest geplant in den nächsten Monaten, ne? Ja, Beziehungsweise ja. jetzt relativ zeitnah. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich innerhalb der weltweiten kommunistischen Bewegung eine der ganz zentralen Fragen ist. Dann schätzt man das als deutscher linker Aktiver auch so ein bisschen, welche Relevanz das hat, als global betrachtet. Aber wenn man sich die kommunistische Weltbewegung anguckt, dann ist sie in der Frage wirklich gespalten. Und das könnte auch die zentrale, vielleicht ist es auch schon Spaltungsfrage sein. Es gibt ja die Athener-Linie, sage ich mal eher, ne? Also so kommunistische Partei Griechenlands, Antirevisionismus und gut, würde jetzt zu weit führen. Aber zu China selber, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass China ein Land ist, was sich selber als sozialistisch charakterisiert, zu der neuen Weltmacht aufsteigt. Was man auch faktisch feststellen kann, ist, dass ja, dort große humanitäre und soziale Fortschritte für große Teile der Bevölkerung erreicht wurden. Aber die Frage, ob China sozialistisch ist oder dort ein neuer Wohlfahrtskapitalismus mit vielen Widersprüchen entsteht oder nicht, ist eine ganz andere. Und wie ist das eigentlich mit Markt und Plan? Kann man überhaupt davon sprechen, dass das sich um eine sozialistische Ökonomie handelt, wenn es dort auch Kapitalisten gibt und so weiter? Du merkst, ich drücke mich so ein bisschen um eine Einschätzung meinerseits, weil ich den Debattenraum nicht verengen will, weil unsere Aufgabe ist, diese Debatte zu organisieren. Ja. Ich hab da Meinung zu, so an einer oder anderen Stelle auch schon mal durchblicken lassen. Aber würde tatsächlich ja, vorschlagen, dass wir einen Vertreter, der diesen chinesischen Kurs vertritt oder das verteidigt oder erklärt, und jemanden, der das sehr skeptisch sieht, Auf jeden einladen Fall, und ja. mal kontrovers diskutieren lassen. Ja. Ja, also ich würde da jetzt auch nicht zu viel zu sagen, weil wir dann in der Folge noch viel Zeit haben werden, darüber ausführlich zu diskutieren. Vielleicht ein paar Worte dazu. Also ich zum einen muss ich sagen, auch ganz selbstkritisch, dass ich es mir, glaube ich, zu lange zu einfach gemacht habe in China. Also Ich auch. ich habe viele Entwicklungen, glaube ich, ja, vielleicht auch zu einseitig irgendwie negativ beurteilt oder auch viele, ich sag mal, Errungenschaften teilweise, die auch durchaus auch irgendwie vorzuweisen sind in letzter Zeit, auch in Bezug auf Kampf gegen Armut zum Beispiel, so ein bisschen immer, hatte ich auf dem Schirm gehabt. Und auch die ganze Frage mit den ökonomischen Verhältnissen in China und Verhältnis von Plan und Markt, das sind, also ich würde sagen, also ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu. Sag mal, Und wozu hast du aber eigentlich eine abschließende Meinung ich habe so eigentlich? keine Also, Meinung, ne? Genau, genau. nein, nein, Naja, aber also ich habe schon eine Meinung, also angesichts des aktuellen Wissensstands, aber ich würde sagen, die ist nicht fundiert. Also ich würde jetzt nach meinem Verständnis schon sagen, China ist kapitalistisch, trotz vieler Errungenschaften zum Beispiel, ne? Aber ich lasse mich davon, also ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen, ja. Ich würde aber sagen, dass die Frage einfach sehr komplex ist, aber auch mega wichtig ist. ja. Also eines der drängendsten Fragen auf jeden Fall der kommunistischen Weltbewegung. Und wir auf jeden Fall so eine Folge machen. Und ja, ich glaube, das reicht vielleicht erstmal. Ja, dann haben wir noch eine weitere Frage, die erstmal ein bisschen lustig klang. Ich dachte, das wäre eine Spaßfrage, aber sie hat nicht so lustigen Hintergrund. Vielleicht willst du sie mal vorlesen oder. Ja, die Frage nach politischen Tattoos und ob wir Angst hätten, also ob wir welche haben und wenn wir welche haben, ob wir Angst hätten im Falle von Festnahmen oder einer Revolution oder auch im Kriegsfall, dadurch einen Nachteil zu bekommen. Ja, alles wegen dem Podcast Nachteil zu bekommen. Nein, Ja, aber wir sind ja sehr gefährlich. Ja, ich weiß nicht, willst du jetzt was sagen oder? ja, also erstmal, ich hab keine Tattoos, gar keine, auch keine linken. Das ist aber private Geschichte, warum das so ist. Und der ernste Hintergrund der Frage ist natürlich, dass das hier gerade passiert in der Ukraine. Also dass zum Beispiel Linke mit Hammer und Sichel oder auch in anderen Regionen der Welt, dass auch in der Geschichte immer wieder vorkam, dass Leute dadurch zu Freiwild wurden oder gefoltert wurden. Und ja, überhaupt diese Frage von Merkmalen und Erkennbarkeit und so sind natürlich immer ein Risiko. Und ja, es ist vielleicht ein Hinweis, der Anlass sein kann für euch mal über Repression zu informieren. Und ja, Und eine persönliche Frage, weil wie viel Identität, wie viel ja, Erkennbarkeit würde ich denn zulassen? Was bin ich denn bereit dazu tun? Also das schafft das ja so ein bisschen. Aber für mich persönlich ist das jetzt keine Frage gerade. Ja, also ich selber habe auch keine politischen Tattoos, also auch gar keine Tattoos aktuell. Könnte man das schon vorstellen? Habe ich auch Ja. durchaus. Bitte? Ein Bild von mir vielleicht. Ja, klar, was denn sonst? Natürlich dein Ja. Bild, Flo, klar. Und guck, es ist eine Kneipe auf Wo die Stirn. und Das war in wo? der Werbung. Okay. Nee, also kurz dazu, ich war ja, also ich würde sehr gerne politische Tattoos haben, jetzt kein Hammer an Sichel oder sowas, jetzt nichts zu Plumpes. Aber ich bin auch sehr unsicher. Also ich bin, glaube ich, aktuell eher, ja, ich glaube, ich wäre zu vorsichtig, um jetzt wirklich politische Tattoos zu machen. Weil ich dadurch halt auch die Gefahr sehe, ne? Dass man sich da irgendwie sichtbarer macht für Repressionen, auch vor allem, wenn man irgendwie auch Bezug auf ja, Sichtbarkeit bei Rechten und so weiter, ne? Ja. Gut, vielleicht so viel dazu. Ja, genau. Dann weiter zur nächsten Frage. Was ist aktuell die drängendste Aufgabe oder Frage der kommunistischen Bewegung in Deutschland? Ja, ich liebe so kleine Fragen. Nee, also, aber um sie ernsthaft zu beantworten, ich glaube schon, so, sich wieder klarzumachen, dass der Hauptfeind auch im eigenen Land steht und die Kriegsgefahr ist gerade sehr, sehr groß. Also die dem eigenen Imperialismus in den Rücken fallen, NATO-Positionen angreifen, aber auch überall international, also den Kampf für den Frieden und gegen den Krieg zu organisieren, halte ich jetzt für aktuell wirklich für eine sehr, sehr wichtige Frage, sich da zu verbinden, diesem Meer an Propaganda was entgegenzusetzen, also mit Gegenpositionen, mit Aufklärungsarbeit und auch, wenn es geht, mit konkreter Solidarität von Verfolgten. Zum Beispiel in der Ukraine oder auch ja, Linken in Russland oder sonst woanders. Ja, das halte ich gerade für eine wichtige Frage. Und natürlich jetzt in Deutschland konkret, es kommen neue große soziale Probleme auf uns zu durch die Energiepreise, die Lebensmittel ist jetzt schon so. Ja. Das aufzugreifen, auch als Chance, so makaber das klingt, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann wieder die Frage, wie macht man das? Die reformistische Alternative, die da eigentlich bereitstehen müsste, die oder den Anspruch hat, fällt ja gerade irgendwie so ein bisschen auf, aber dazu kommen wir gleich zu Linksparteien. Ja. Ja, also bei mir, ich würde auch sagen, jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse, dass die, also einmal die Analyse oder die Beurteilung des Charakters Russlands, glaube ich, eine wichtige Frage ist auf jeden Fall. Die Frage, wie man aktuell am strategisch sinnvollsten sich gegen die Aufrüstung, gegen massive Aufrüstung in Deutschland wehrt, aber auch Ja, die natürlich. NATO-Jubelei, die Militarisierung, die Waffenlieferungen an die ukrainische Regierung. Das sind, glaube ich, sehr dringende Fragen. Und auf jeden Fall, wie man es schafft, halt die zunehmenden sozialen Widersprüche, die sich auch jetzt wieder verschärfen angesichts der Preisexplosion, nutzbar zu machen, weil ich sehe gerade sehr stark die Gefahr, dass die Friedens- und Kriegsfrage und aber halt auch die sozialen Widersprüche von Rechten vereinnahmt werden. Aufgrund der Schwäche aktuell auch der radikalen Linken und vor allem der Kommunistinnen. Aber neben der Frage ist die andere Frage, die immer noch sehr wichtig ist, glaube ich, und da habe ich auch noch keine abschließenden Antworten, aber es sind Fragen, die auf jeden Fall wichtig sind, wie wir uns organisieren als Kommunistinnen. Ne? Die Frage nach dem Aufbau einer kommunistischen Partei, nach neuen revolutionären Strukturen. Das sind, glaube ich, auch sehr wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Okay, ja. Führt uns zu einer anderen Frage. Wenn wir davon sind, weiß ich gerade gar nicht. Ja, doch, Ja, doch, doch. genau. Also die Frage nach unserer Einschätzung zur aktuellen Lage und zur Zukunft der Linkspartei und die Möglichkeit allgemein von linken Parteien aktuell in der BRD. Ich meine, dazu können wir eine ganze Folge machen. Das machen wir vielleicht auch noch, denke ich gerade. Also habe ich es noch nicht abgesprochen. Ich weiß, wir sagen das jetzt alle 5 Minuten, aber ich glaube schon, dass das eine Machen zu einer Folge zu einem und reden so eine geschickt raus. interessante Frage ist, ja, die Linkspartei ist in einem absolut desolaten Zustand. Mein Gefühl ist, sie hat ihren Zenit so ein bisschen überschritten und kriegt auch das, wofür sie angetreten ist. Und ich sage das jetzt nicht aus der Position eines enttäuschten Liebhabers oder so. Also ich hatte da immer meine Kritik so, aber muss sagen, das ist ja, mit dem Scheitern der Linkspartei ja nicht automatisch das Vakuum frei wird für eine bessere Kraft oder so. Das ist ja leider nicht so. Insofern ist es schon nicht ganz egal für Kommunisten, was da passiert. Ohne da jetzt irgendwas retten zu wollen, das sage ich zumindest, muss man einfach sehen, dass die Partei ja wirklich so viele Widersprüche in sich hat. Jetzt gibt es noch diesen Sexismus-Skandal, der ja auch krass ist, wenn man sich anguckt, was da abgeht, der aber vom Parteirechten instrumentalisiert wird, um die noch etwas linkeren Kräfte dann irgendwie anzugreifen, die sich aber auch nicht richtig verhalten haben, soweit ich das überblicken kann. Also alles furchtbar. Und ich habe gerade gesehen, ich habe jetzt Schleswig-Holstein-Wahlergebnisse gar nicht verfolgt. War das heute? Keine Ahnung, wie Ja, geht. war glaube ich heute da die CDU, glaube Da ich, mit einer kam noch. absoluten Mehrheit gewonnen oder so. Ah, okay. Na, und ich glaube, die Linke kam nicht mal mehr vor. Also so in Schleswig-Holstein, in NRW, wo ja eigentlich mal, weiß ich nicht, also da wird die Linke wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Im Saarland Sieht gut aus, wenn das ja. im Saarland ist sie weg. Also im Westen, ich habe den Eindruck, es geht wieder in Richtung einer ostdeutschen Regionalpartei, wie die PDS mal war, nur noch weniger links, sondern eigentlich so Ja. eine SPD, sondern eine SPD-2. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass Kommunisten und Marxisten, radikale Linke, sich die Frage stellen müssen, ob diese, für eine ganze Generation ist das ja auch so ein Fixierungspunkt gewesen, diese Bezugnahme auf die Linkspartei nicht vielleicht auch mal aufhören kann und es um Aufbau eigener Strukturen geht. Was ich auf jeden Fall glaube ist, und da rede ich jetzt nicht mal von einer kommunistischen Partei oder so, ich meine, es gibt in Frankreich auch Mélenchon und solche Phänomene, ich glaube schon, dass es Raum und möglicherweise auch wieder Formationen gibt, die die soziale Frage neu stellen, für linkspopulistische Formationen, in der möglicherweise auch irgendwie Marxisten mitwirken. Ich sage jetzt nicht, wie sinnvoll das ist oder so, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das gibt es in Europa und das gibt es auch woanders. Ich glaube jetzt nicht, dass die Linke, also nicht die Partei tot ist, aber für die Partei Die Linke sehe ich gerade nicht so richtig die Perspektive. Man kann sich manchmal irren, also Prognosen soll man nicht stellen, weil man also so ganz genaue. Kann natürlich sein, dass es irgendein Phänomen gibt oder irgendein Hype um irgendwen oder so, dass sie doch nochmal hochkommt. Da bin ich Ja, wir sicher. haben keine Glaskugel, ne? Ja, aber Aber. ich glaube, ja, das ist schon eher eine Zerfallserscheinung. Wird auch nicht morgen vorbei sein, da häutet sich was und häutet sich weiter in einem widersprüchlichen Prozess. Vorstellung, dass jetzt irgendwie alle Linken dort irgendwie rausgehen und gleichzeitig gemeinsam ein neues Projekt gründen, das ist, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen, weil dass selber alles ziemlich widersprüchlich ist und ja, Ja. in sich zerstritten. Nur das, was ich sagen kann dazu. Ja, also ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass so die Linkspartei als Projekt sich so langsam überlebt. Ich glaube, dass sie historisch durchaus eine fortschrittliche Rolle gespielt hat, vor allem in der Gründungsphase, um den Widerstand zu organisieren gegen die Agenda 2010-Reform und so weiter. Aber ich glaube, dass das ganze Konstrukt Linkspartei auch immer von Anfang an mit sehr großen Widersprüchen behaftet war. Und ich glaube, das wird die ganze Stadt zum Verhängnis, ne? Also das ganze Problem mit der Zersplitterung in ganz vielen Flügeln, die wohl ein Teil auch genauso gut in der SPD sein könnte und ein anderer Teil durchaus auch Am rechten marxistisch Flügel orientiert der ist. SPD, ne? Also Teilweise teilweise. sogar schon, ja, genau. Also Bodo Ramelow könnte ja, es wäre ja nicht irgendwie der, was auch immer das sein soll, ne? Aber der linke Ja. SPD-Flügel, sondern der wäre ja ständig gewesen. Genau, und ich glaube, dass solche Widersprüche einfach zwangsläufig, vor allem, wenn es dann kriselt oder wenn sich dann ernsthafte. Wenn eine Krisensituation eintritt, dass sich Widersprüche dann einfach der Partei zerreißen irgendwann. Und ich glaube, das also ist natürlich nur ein Gefühl. Ich glaube auch, dass langsam so die Partei jetzt nicht überschritten hat. Aber klar, man kann es nicht genau wissen. Ich glaube, dass das Scheitern der Linkspartei erstmal kurzfristig auch zu einer allgemeinen Schwächung führen würde von den linken Positionen in der Gesellschaft. Also, dass zum einen halt im Bundestag auch vielleicht gewisse linke Stimmen nicht mehr so stark vertreten sein werden, auch in den Medien oder halt auch in Talkshows und so weiter. Aber ich sehe auch eine Chance darin, dass vielleicht sozusagen das Scheitern oder der Tod der Linkspartei in Anführungsstrichen auch vielleicht zu neuen Formationen führen kann, die ja in einer gewissen Hinsicht fortschrittlicher sind. Und das ist meine Hoffnung, dass aus diesem Scheitern was Besseres entstehen könnte. Aber wir können es nicht genau sagen, ne? Nee, Und ich können sehe, wir nicht. aber ich sehe es genau wie du, ich sehe das, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, also auch für neulinge Formationen. Ich meine, auch in Frankreich sieht man ja, dass Frankreich ist, natürlich gibt es da viele Unterschiede in der politischen Kultur und so weiter, auch in den politischen, ökonomischen Verhältnissen. Aber im Grunde ist es halt auch ein modernes Industrieland mit teilweise ähnlichen Problemen in Bezug auf sozialen Widersprüchen und das zeigt, dass das Potenzial ist da, also auch ja, Ja, für linke Massenkraft und ich sehe es auch in Deutschland, ne, auf jeden ich habe Fall. jetzt gerade gesehen, dass das 1,7% hatte die Linke Schleswig-Holstein heute. Also das ist, ja. Okay. Oder wolltest du noch weiter was zu? Nö, das wäre es eigentlich schon. Okay. Jetzt kommt die wirklich wichtige Frage. Ich glaube, es handelt sich um einen Insider irgendeiner kleinen Orga oder so. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Ja, willst du vorlesen, die wichtige Frage? Ja, wer ist das revolutionäre Subjekt? Quokka oder Capybara? Ich muss zugeben, ich muss das mal googeln, um herauszufinden, was das bedeutet. Das sind Tiere, oder? Das sind Tiere, ja. Das eine sieht aus wie ein großes Meerschweinchen und das andere, weiß ich nicht, auf jeden Fall Säugetier. Die Frage ist, welches überlebt den Atomkrieg und regiert dann? Naja, gar nicht witzig. Ich fand auf jeden Fall das Meerschweinchen. Schreibt es in die Kommentare, sagt man doch, oder? Schreibt es in die Kommentare. Also, das wäre doch so ein typischer catchy Aufhänger. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich interessieren. Nee, hast du eine Antwort? Ja, ich bin für das Meerschweinchen-Ding. Ich fand das ziemlich sympathisch schon. Alles klar, ich enthalte mich bei dieser Frage. Hab da noch keine abschließende Meinung zu. Okay. Okay, und jetzt kommt noch eine Frage von unserem geschätzten Genossen Halil. Vom Roten Aufbau. Darf man verraten. Ne? Der hat gefragt, wenn man an der Haustür einen Briefschlitz hat, wohnt man dann in seinem Briefkasten? In einem, oder? In einem Briefkasten, ja. Ja, diese Frage muss er sich selbst beantworten, würde ich sagen. Ja, und auch wie so oft habe ich da keine abschließende Meinung. Ja. Langsam wird es peinlich. Oh, ist mir auch so komplex, die Frage, um darauf einzugehen. Runde Fragen unserer Bewegung. Aber mach eine Folge dazu, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die ganze 2 Stunden, 4 Stunden. Ja. Wozu wir wirklich eine Folge machen, ist nochmal Kriegspropaganda und Auswüchse, aber nochmal ein bisschen anders, als man vielleicht denkt. Fabian Lehr hat mir versprochen, weiß ich nicht, aber hat zugesagt, dass er da was für uns aufnimmt, ein Output, das ist ja so ein Format, so ein Beitrag. Ja, und darauf dürft ihr gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, wir wünschen noch einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr von uns. Also, macht's gut. Ciao, ja, Paddy. Auch von mir schönen Abend und mach's gut, Flo. Tschüss.